Transparenz für die Ohren. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum dritten Kandidaten Mammel für die Vorstandswahl auf dem LPT NRW 2017-3. Wir machen heute die Vorstellungsrunde der Kandidaten für die Ämter 1, V und PolGF. Das heißt, thematisch geht es also um diese Ämter, auch wenn die Kandidaten zusätzlich noch für andere Ämter kandidieren. Kandidaten sind und auch hier fast alle anwesend für den PolGF Karl Gundelach, der hat allerdings seine Teilnahme am Mammel abgesagt. Dann haben wir den Maschter Manfred Schramm für 1V und PolGF. Roni Deutschkämmer, Dennis Deutschkämmer, aka Roni, ja, für 1V. Harald Franz, der faire Pirat 1V. Daniel Düngel, RWO Lupo für PolGF und Michelle Marsching für 1V. Das ist die Reihenfolge, in der die Kandidaturen auch eingegangen sind. Und so habe ich die mal vorgelesen. So. Was habe ich hier noch an Hinweisen mir aufgeschrieben? Bla bla bla bla bla. Also ihr erinnert euch vielleicht, dass die Basis vorher ein paar Fragen eingereicht hat. Schriftlich, und die Kandidatenkommission macht so ein bisschen Proxy dafür. Ich habe welche ausgewürfelt. Diesmal sind sowohl welche dabei, die von allen beantwortet werden können, als auch ein paar, die man leider nur einmal vernünftig beantworten kann. Da schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Und wenn wir da einmal alles durch haben, dann machen wir im Pad, was ihr so möchtet, was ihr da reinschreibt und was ihr hochvotet. So, grundsätzlich würde ich sagen, machen wir erstmal eine kurze Vorstellung. Dann könnt ihr sagen, wer ihr seid, warum ihr für dieses Amt kandidiert, vielleicht auch nochmal für welches. Und dann machen wir das mit den Fragen. Ansonsten hat sich der Joffrey bereit erklärt, hier heute die Moderation zu machen. Und da freue ich mich und ich übergebe einfach mal. Joffrey, hast du den Link zum Pad? Den du mir geschickt hast? Ja, den habe ich auch. Okay, dann mache ich, wenn du soweit bist, packe ich die Fragen rein. Das darf auch ein bisschen Überraschung sein. Dann müssen sich die Kandidaten ja nicht vorbereiten. Die müssen ja auch in so einer Vorstandssitzung dann ad hoc mal Frage und Antwort stellen. Okay, dann kann es von mir aus losgehen. Machen wir das auch in der Reihenfolge, wie die Leute im Pad stehen. Ach, such dir was aus, du bist der Moderator. Ich bin weg. Tschüss. Ja, ich wäre es von Bauchgefühl her, wäre ich zwar also nach der Reihenfolge im Mumble gegangen, aber dann machen wir das einfach nach der Teil. Doch, wie lauter, ich verstehe dich nicht richtig. Du bist leise. Ja gut, das war die Frage, die ich gerade noch stellen wollte. Ich hoffe, ich bin ordentlich zu verstehen. Gebt mir nochmal Feedback. Ich hatte vorher ein paar Audioprobleme. Ist das immer noch zu leise oder geht das? Es geht. Bisschen leiser, aber das Brummen ist komplett weg. Ja, man kann nicht alles haben. Okay, gut, dann rede ich einfach ein bisschen lauter hier, dann wundern sich zwar meine Mitbewohner, aber das ist dann deren Problem und nicht eures. Gut, erstmal von meiner Seite natürlich auch einen ganz schönen Abend und herzlich willkommen euch allen und ohne weiteres Rumgeplappere, außer eine kleine Sache, Schlumpf, wenn du die Fragen möglichst überraschend haben möchtest, kannst du sie mir auch einfach per DM schicken, dann lese ich sie daraus direkt vor und danach können wir sie dann ins Pad rein copy-pasten. Aber das besprechen wir am besten direkt und ich gebe dann erstmal für die Vorstellungsrunde an den ersten Kandidaten laut dem Teilnehmerliste im Pad und das wäre dementsprechend dann der Masch. Bitteschön. Ja, Name Joffrey, hallo alle anderen. Ich bin Manfred Schramm aus dem wunderschönen Wesel, Baujahr 1960. Bin der aktuell amtierende politische Geschäftsführer und habe kandidiert auf 1V, 2V und PolGF, weil das die drei Positionen sind, die ermöglichen, den Landesverband am besten voranzubringen. Und zum Zeitpunkt der Bewerbung war noch nicht bekannt, wer sich alles bewirbt. Also habe ich mich beworben. Gut, einen lieben Dank dir. Dann ist der Nächste in der Liste der Dennis. Bitte schön. Warte mal kurz. Der Masch hat hier zu kurz sich vorgestellt. Also wir dürfen schon länger was sagen. Ich habe euch jetzt auch kein Zeitlimit gegeben, aber solange hier jetzt hat keiner sich komplett in Selbstreferenz ergießt, darfst du auch gerne länger machen als Masch von mir aus, ja? Okay, vielen Dank. Genau, Dennis Deutschkämer, nicht Ronny Deutschkämper. Und der Masch hat es vorhin so schön gesagt, Baujahr bin ich 1988. Also ich glaube hier der Jüngste im Feld, wenn ich das so überblicke, ja genau. Und aktuell eben der amtierende Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Zuvor eben schon stellvertretender Vorsitzender gewesen und davor seit 1. September 2014 als Beisitzer gewählt. Genau. Ich glaube, warum kandidiert man nochmal, gehört auch zu dieser Vorstellungsrunde. Und einige Fragen da unten sind ja auch schon drin, aber ja, ich kandidiere nochmal, weil man wirklich ein, weil es nicht zu Ende sein kann, so nach dem Motto. Also viele erzählen jetzt, ja, die Piratenpartei sei jetzt zu Ende, sie sei jetzt tot, sie sei jetzt vielleicht auch tot geschwiegen. Und das glaube ich nicht, das möchte ich auch nicht glauben. Ich habe mittlerweile so viele gute Erfahrungen gemacht und so viel auch durch diese Partei gelernt, dass ich ja natürlich immer wieder versuchte, was zurückzugeben. Und was kann man jetzt ändern? Ich bin jetzt quasi der Amtierende, dafür fällt es natürlich sehr schwer, nennen wir zu sagen, ja, ich möchte jetzt alles auf links drehen, weil das wird nicht funktionieren, das glaube ich nicht, dass man alles sämtlich auf links drehen kann. Und ich denke mal, da wird jetzt auch gleich noch bei den Fragen was rumkommen. Was ich auf jeden Fall möchte, ist die Basis quasi dazu ermutigen, wieder selber sehr viel mehr in die Hand zu nehmen. Wir sind eine Partei, die sehr ausbeuterisch mit sich vorgegangen ist. Wir sind eine Partei, die sehr aufstrebsam war, auf jeden Fall. Und wir können es uns einfach nicht mehr zeitlich leisten. Wir können es auch finanziell nicht leisten häufig. Wir können es uns aber auch nicht leisten, was die Motivation her angeht, so viel Energie zu verbrennen, wie wir es in den vergangenen Jahren quasi gemacht haben. Und das möchte ich eindämmen und eher effizientere Strukturen schaffen und dort alte Zöpfe abschneiden oder überflüssige Zöpfe abschneiden. Die vergangene Amtszeit hat mir dazu leider keine Gelegenheit gegeben oder nicht viel Gelegenheit gegeben. Einerseits war der Wahlkampf da, es gab auch den Bundestagswahlkampf. Und auch dort, nach der Landtagswahl, hat sich bei mir in meinem Leben vieles umgestellt und das würde ich gerne in der zweiten Amtszeit quasi wiederholen wollen. Also nicht wiederholen wollen, sondern korrigieren wollen. So. Das war's dann? Das war's. Gut, ich war mir noch nicht sicher, ob ich die Pause richtig deute. Gut, dann ist der Nächste in der Reihenfolge der Harald, bitteschön. Ja, hallo, Harald, der faire Pirat. Und ich sag mal, wenn ich die Liste unten sehe, ihr kennt mich alle. Ich habe auch genügend meine Kandidatenseite rumgeschickt. Das sollte euch dann auch die Möglichkeit gegeben haben, euch mit mir, mit meinem Geschäft, meinem Konzept zu befassen oder dem Konzept, was ich mit anderen Piraten erarbeite. Ansonsten bin ich Ruderer von Hause aus, bin ein Achterruderer, lange Jahre gewesen. Also von daher habe ich mein Konzept unter dieses Credo gestellt. Wir bilden jetzt einen Achter mit Steuermann, 9 Leute im LAFO und ziehen alle am Riemen entsprechend, fahren in dieselbe Richtung. Ich bin gefragt worden, Mannschaftssport, ja, Rudern, Achter, klar, aber es gibt ja noch andere Mannschaftssportarten, Handball, Fußball und so weiter. Aber bei Handball, Fußball geht es in erster Linie auch um die Einzelleistungen der Spieler. Die müssen zwar abgeben, aber es muss halt so Einzelstars geben, wie Ronaldo und so weiter. Und bei Fußball, wo die Mannschaft zählt. Und deswegen denke ich mal in eine Richtung rudern, Mannschaft, die gut trainiert ist und auch die Kiste jetzt ziehen will. Das ist das Richtige und ich bin der Schlagmann und deswegen kandidiere ich für 1V und danke euch für die Aufmerksamkeit. Und der Kandidatenkommission, dass sie das möglich gemacht hat. Alles klar, vielen Dank. Dann ist der Daniel Düngel der Nächste. Wer auch immer das ist, ich habe noch nie von ihm gehört. Ja, das macht ja nichts. Ja, hi, ich bin Daniel, ich bin 41 Jahre alt. Der ein oder andere kennt mich unter dem Nickname RWO Lupo. Ich weiß nicht. Also ich erzähle jetzt nicht stundenlang von mir. Ich bin ganz gespannt auf irgendwelche Fragen, hoffentlich gute Fragen. Da werde ich versuchen, die zu beantworten. Ich stehe bereit. Ich habe als oder kandidiere unter anderem als politischer Geschäftsführer. Und zwar möchte ich, dass ein gutes Team in den Landesvorstand gewählt wird. Welche Sportart die Leute einzeln machen, ist mir ehrlich gesagt egal. Alles klar, dann übergebe ich jetzt ganz schnell den Michel, weil meine Pizza ist gerade gekommen. Michel, bitte. Ja, super. Das heißt, ich muss lange reden, damit du Pizza essen kannst. So war das nicht geplant. Ja, ich mach's wie Daniel, ich mach's ganz kurz. Ich bin Michel, ich bin 39, rechnen müsst ihr selber, wann ich geboren bin. Irgendwas mit vorne. Wir haben 1,5 Stunden Zeit. Lass uns lieber diskutieren und Fragen beantworten, als hier länglich vorstellen von Leuten, die man sowieso schon kennt. Ha, dann grätsche ich mal ein, wenn der Geoffrey noch seine Pizza bezahlt, okay? Ich bin da. Na gut. Ich direkt übernehmen, wenn du willst. Nö, was soll ich übernehmen? Das wären jetzt halt so die schriftlichen Fragen. Und die erste habe ich jetzt gerade in diesem Moment in Zeile 35 reinkopiert. Am besten irgendwie so in einer Reihenfolge, die dann irgendwie wechselt. Also hier hatte ich jetzt vorgesehen, dass der Marsch anfängt. Roni, Harald, Daniel, Michelle und dann rotiert das so ein bisschen. Und diese erste Frage war, tut mir leid, ich bin nur Proxy. Die Presse will ein Interview. Was ziehst du an und wie trittst du auf und wie stellst du die Piratenpartei vor? Dann Masch und ich ziehe mich wieder zurück, Geoffrey. Ja, vermutlich werde ich ein Hemd und eine Hose tragen und idealerweise Schuhe, die nicht ganz so dreckig sind. Ihr habt mich alle schon mal irgendwo auf einem LPT oder einer anderen Veranstaltung gesehen. So gehe ich auch dorthin. Gut, also ich begrüße es erstmal sehr, dass du in der Öffentlichkeit eine Hose anziehst. Das halte ich für eine Grundkompetenz und übergebe an den Roni. Das ist eine sehr geile Frage. Genau, was ziehe ich an? In der Vergangenheit habe ich häufig nicht den Anzug, aber zumindest ist das Sakko, also eine vernünftig gewaschene Hose, vernünftige Schuhe. Ist es ein Hemd und ist es ein Sakko? Ich finde, das ist irgendwie so ein seriöses Auftreten damit. Wie stellst du die Piratenpartei vor? Auch sehr interessant, sehr locker eigentlich, beziehungsweise auch jugendlich, nenne ich es jetzt mal. Dazu habe ich auch schon einige Interviews so gegeben in der Vergangenheit. Ansonsten, wie soll man das weiter beschreiben? Ich denke mal, das reicht. Gut, direkt mal zum nächsten. Harald. Also bei mir gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist die Variante Masching mit Hoodie. Und die andere Variante ist die alte Harald-Franz-Variante mit Anzug und Fliege. Und da stand ich unter anderem mal neben dem Bundespostminister Riesenhuber. Wer ihn noch kennt aus alten Zeiten, er hatte auch mal eine Fliege an. Ich hatte auch eine Fliege und dann nachher mal in so einer kleinen Zeitung, wer ist der Mann neben Harald Franz? Da kann ich durchaus auftreten. Sehr schön. Daniel? Daniel? Oder habt ihr mich gerade nicht gehört? Oder ist es. Sieht sich gerade an. Ja, du bist mit der Frage dran, sorry. Kann ich mich verstehen? Jetzt schon. Okay, ja, ich ziehe das an, was ich vermutlich gerade anhab in dem Moment. Es sei denn, die Presse klingelt mich aus dem Bett, dann müssen die allerdings einigermaßen frühzeitig anrufen. Dann werde ich auch, wie die meisten hier, eine Hose tragen, je nach Witterungsbedingungen ein T-Shirt, ein Kapuzenpulli, ganz, ganz selten eine Jacke, dafür muss wirklich kalt sein. Ja, ich, wie gesagt, verstehe die Frage eigentlich nicht und egal. Wie stelle ich die Piratenpartei vor? Ich werde den Journalisten fragen, wie es sein kann, dass er die Piratenpartei nicht kennt. Und last not least, Michel. Ja, ich verstehe die Frage für mich auch ein bisschen. Ich verstehe die Frage für mich auch nicht. Ja, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich auftrete, ihr wisst, dass ich für mich die Frage entschieden habe. Es ist das Modell Marshing mit dem Hoodie, es ist die Partei, die anders ist und es ist die Partei, die normale Leute darstellt und keine Anzugträger und keine Fliegenträger neben irgendeinem Riesenhuber. Alles klar, dann können wir ja direkt weitergehen. Stumpf, möchtest du noch mal was zu der Frage sagen oder soll ich einfach übernehmen, wann immer sie im Pad steht? Nö, übernimm ruhig. Also ich weiß auch nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Ich habe da auch keine Nachfragen gestellt. Also es gibt schon mal so eine Frage, wo es so mehrere Bedeutungsebenen hat und da kann dann jeder Kandidat das so interpretieren, wie er möchte. Passt schon. Gut, alles klar, gut. Dann, die Frage steht im Pad, Zeile 38, aber sie ist auch sehr kurz in diesem Fall. Was hat die EU eigentlich für uns gemacht? Und dieses Mal ändern wir natürlich auch die Antwortreihenfolge. Dieses Mal ist der Roni als erster dran. Ja, vielen Dank. Die EU hat uns sehr viel gebracht. Was zum Beispiel darunter zählt, ist die wirtschaftliche Stabilität. Also, dass wir eine ziemlich stabile Währung haben und nicht mehr einzelne Staaten als solches ihre Währung abstufen können, um ihre Exporte künstlich nach oben zu treiben. Darin gab es quasi eine für den europäischen Binnenmarkt, also Voraussetzung, eine große Stabilität. Gebracht hat sie uns auch noch, dass wir sehr viele Regelungen gemeinsam einführen können. Also auch hier wieder die Binnenmarkt-Sache. Es ist nicht mehr notwendig, dass ein Kabel zum Beispiel mit unterschiedlichen Färbungen verkauft wird, sondern es gibt ein Kabel in allen Ländern, die in der EU Mitglied sind. Darin hat es quasi eine Standardisierung gegeben. Auch das hat die EU für uns gebracht. Die EU hat aber auch dafür gebracht, dass die Menschen mehr Rechte haben. Das ist meine Meinung nach. Mehr Rechte haben, also was das Ausreisen, was das Reisen als solches angeht. Was aber auch vor allen Dingen die Stärke gegenüber US-amerikanischen Konzernen hat. Mittlerweile kann man eben mit der Schlagkraft der EU auftreten, wenn man vor Gericht zieht, wie es zum Beispiel auch jetzt bei Facebook der Fall war, was den Datenschutz angeht. und man nicht als Schlagkraft eines einzelnen kleinen Landes dort antreten muss. Gebracht hat uns die EU aber auch leider auch Nachteile bezüglich zum Beispiel, dass natürlich sehr viel Verwaltung dadurch entstanden ist, dass dadurch auch sehr viele Reisen von und für Politiker entstanden sind. Dadurch natürlich ein großer Wasserkopf an Overhead, beziehungsweise ein großer Wasserkopf entstanden ist, was Kosten angeht. Aber das sehe ich gar nicht schlimm an im Verhältnis zu dem, was uns eigentlich gebracht wurde. Also ich sehe da schon vorwiegend das Augenmerk auf Stärkung der Bürgerrechte. Alles klar, vielen lieben Dank für die Antwort. Dann ist der Nächste, der diesmal dran ist, Harald. Also ich finde nach wie vor das, was die Bürger am meisten merken und auch am meisten Spaß dran haben, dass man freie Grenzen hat, dass es einen Schengen-Raum gibt, der leider an einigen Stellen wieder aufgeweicht wird, dass es eine gemeinsame Währung gibt und dass man halt dadurch miteinander überall in dieser europäischen Gemeinschaft hinfahren kann, sich miteinander austauschen kann und eben damit Pluralität und auch eben europäische Piraten überall treffen kann. Vielen lieben Dank. Dann als nächster auf der Liste Daniel. Ich höre gerade, ich sei immer noch zu leise. Ist das jetzt immer noch zu leise? Aber erstmal Daniel, Feedback bitte schriftlich, damit wir hier den Flow nicht unterbrechen. Daniel? Ja, ich wollte gerade fragen. Erwi und Lupo, hören Sie mich? Der ist wahrscheinlich auf meinem Planeten. Können Sie mich hören? Jetzt ja. Ja, keine Ahnung, warum das nicht immer funktioniert. Auch vorhin habe ich angefangen schon zu reden und ich war nicht zu hören. Whatever. Also, was hat die EU je für uns getan? Ich bin wahrlich kein Europapolitiker, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Ich kenne mich da tatsächlich nicht so wahnsinnig gut aus. Ich würde mich auf die einfachen Dinge tatsächlich beschränken. Die Reisefreiheit in Europa, ich persönlich schätze das sehr. Ich persönlich bin auch jemand, der wenig mit Ländergrenzen, Staatsgrenzen generell irgendwie anfangen kann, weil ich auch irgendwie finde, dass sie einigermaßen beliebig sind. Deswegen finde ich das gut. Ich finde auch gut, dass ich in anderen Ländern mit der gleichen Münze zahlen kann, wie ich hier zahlen kann. Insofern, für mich hat das viele, viele Vorteile letztendlich. Alles klar. Nummer 4 in der Liste ist Michel diesmal. Ja, ich mit einem länglichen Zitat aus einem Video der Volksfront gegen Europa antworten, aber kurz, die wichtigste Errungenschaft ist, dass wir seit 70 Jahren größtenteils also in Nordwesteuropa in Frieden leben. Das hat die EU für uns getan und wenn ich den Nationalismus der Vor-EWG-Zeit anguckt, dann weiß man, welche es gibt und von daher ist die EU immens wichtig für uns auf dem europäischen Kontinent. Vielen lieben Dank und last not least bei dieser Frage der Masch. Ja, ist denn da überhaupt noch was übergeblieben? Nach Montanunion, europäischer Wirtschaftsgemeinschaft, haben dann die EU hat uns einen gemeinsamen Wirtschaftsraum besorgt, von dem im Besonderen wir wirtschaftlich stark profitieren. Wir haben freie Grenzen, ist schon gesagt worden. Wir haben weitestgehend zumindest eine gemeinsame Währung. Das bedeutet Reisefreizügigkeit und bedeutet keine Wechselkurse mehr, obwohl das auch lustig sein kann. Wir haben die Homogenisierung in vielen Bereichen, die uns technisch, aber auch rechtlich sicherlich weiterhilft, manchmal aber auch hemmt. Aber ich glaube, das Wesentliche, was die EU uns gebracht hat, Michel hat es kurz angedeutet, ich würde es aber noch weitergehen. 70 Jahre Frieden, ja, aber auch 70 Jahre Völkerverständigung. Das bedeutet im Umkehrschluss oder in einer weiteren Überlegung. Die Völkerverständigung sorgt natürlich dafür, dass wir wechselseitig ein besseres Verständnis füreinander haben. Und das ist die wesentliche Voraussetzung dafür, dass aus den 70 Jahren noch viel, viel mehr Jahre Frieden werden. Sehr schön. Gut, dann sind wir jetzt mit der Fragerunde zu dieser Frage durch und kommen zur eingereichten Frage Nummer 3. Diese Frage lautet, was sind deiner Meinung nach die größten Probleme unserer Partei? Und anfangen darf dieses Mal Harald mit einer sehr weit gefassten Frage. Ja, die größten Probleme der Partei sind für mich die nicht kongruenten oder aufeinander passenden Kommunikationswege. Und wir haben nach wie vor in dieser Partei mindestens 4 verschiedene Kommunikationsebenen. Das eine ist halt unser Nichtparteimedium Twitter. Das zweite ist mittlerweile durchaus für einige Piraten Facebook und Facebook-Gruppen. Dann gibt es natürlich die alten Mailinglisten und eben die Real-Life-Treffen auf Stammtischen und bei anderen Veranstaltungen. Und leider gibt es Piraten, die nur einen dieser Wege überhaupt bereit sind zu beschreiten. Und das heißt eben, es gibt Dinge, die erfahren dann durch Zufall Leute beim Stammtisch aus der Zeitung und sind sauer, dass sie nicht informiert wurden. Dabei gibt es halt auch eine gewisse Hohlschuld. Und wer sich sonst mit nichts beschäftigt, also keine Mails liest und kein Twitter und kein Facebook und nur am Stammtisch meint, er müsste informiert werden, ist das halt schwierig. Und wir haben es halt nicht geschafft, dafür Informationsbroker in irgendeiner Form zu schaffen, die diese Informationen auch ständig immer zwischen den verschiedenen Welten hin und her beamen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir uns auch in Zukunft hier im Landesvorstand weiter befassen müssen, um einen Weg zu finden, möglichst alle Piraten zeitgleich erreichen zu können. Gut, der Nächste, der die Frage beantworten darf, ist der Daniel diesmal wieder. Ja, ich hoffe, dass ich diesmal direkt zu verstehen bin. Ich habe irgendwie Stress mit meiner Push-to-Talk-Taste, wie auch immer. Das ist gerade mein größtes Problem hier. Die größten Probleme unserer Partei, ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben, über alle Probleme oder selbst über die großen Probleme tatsächlich zu reden. Ich glaube, dass Harald durchaus recht hat, dass Kommunikation ein großes Problem ist, dass auch durchaus ein Problem ist, dass verschiedene Kanäle benutzt werden und man sich ja im Prinzip nicht einigen kann, was ist jetzt irgendwie der richtige Kanal, um irgendwie Dinge zu erreichen. Viele halten dann auch an nostalgischen Dingen dann teilweise fest, die irgendwann mal aktuell waren und gehen dann auch nicht so recht mit der Zeit. Das ist alles ja sicherlich irgendwie schwierig. Gleichwohl ist es halt parteiinterne Kommunikation. Selbst wenn wir das parteiintern jetzt regeln und wir würden uns irgendwie auf einen Kommunikationsweg einigen, dann interessiert sich da draußen trotzdem immer noch kein Wähler für uns oder trotzdem nur 0,4% oder 1% oder wie viel Wähler auch immer. Also ich glaube, dass unser größtes Problem tatsächlich unsere Visibilität nach draußen ist. Wir müssen uns einfach die Fragen stellen und vor allem auch versuchen, Lösungsansätze dafür zu finden. Warum sind unsere Themen, die wir besetzt haben, von denen wir selber überzeugt sind, dass sie doch wichtig sind? Warum werden die teilweise nicht mehr mit uns verbunden, nicht mehr mit uns verknüpft? Was können wir besser machen, um diese Themen wieder irgendwo sichtbar werden zu lassen, sichtbar sein zu lassen? Und ich glaube, das ist so auf jeden Fall eine große Baustelle, die wir mit angehen müssen. Parteiintern gibt es viele, viele andere Dinge. Wir müssen Verantwortliche für bestimmte Fachthemen letzten Endes haben, halte ich persönlich für einen ganz wichtigen Punkt auch. Und gerade als politischer Geschäftsführer wäre das einer meiner Aufgaben, dort für die wichtigen Themenbereiche entsprechende Ansprechpartner hier in NRW zu schaffen. Und was ich grundsätzlich, das ist so ein bisschen Sisyphus-Arbeit, ich möchte erreichen, dass verdammt nochmal jeder versteht, wenn er sich irgendwie draußen auf Twitter sonst wo irgendwie verhält und irgendwas schreibt, dass er das einfach nicht als Privatmann, Privatfrau tut, sondern wenn er in Funktion ist, einfach das in Funktion tut. Und ich kann 17 Mal an meinen Twitter-Account dran schreiben, dass das ein privater Account ist. Das juckt niemanden. Gut, dann ist der dritte in der Reihe, diesmal der Michel. Ja, das sind die größten Probleme. Hi, auf welcher Ebene? Wir haben auf der kommunalen Ebene das Problem, dass sehr lange versäumt wurde, zu vernetzen und zu geben, und Bildungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, als es dann kam, spät, so spät, dass viele derer, die kommunal mal aktiv waren, heute immer noch sind, aber ich sag mal im Verbund aktiv waren, nicht mehr kommen zu Gestaltungen. Den von der Fraktion und der PIKO treffen zum Beispiel. Zu lange die Aufgabe der Vernetzung und der Bereitstehens für die Lokalen, die ich bei der politischen Geschäftsführung sehe, nicht nur zu Zeiten, wo Masch das gemacht hat, sondern auch schon vorher nicht so geklappt hat, wie es hätte klappen sollen. Wir haben auf der Landesebene das Problem, dass es keine Planung gibt. Viel zu oft, viel zu kurzfristig gehandelt. Meiner Meinung nach ein Produkt dessen, dass sehr lange oder der Landesverband sich sehr lange auf die Fraktion verlassen hat. Die da machen das schon und wir können jetzt erstmal andere Dinge tun. Was mir von Anfang an in der Fraktion gefehlt hat, ist die Kontrolle, die eine Partei eigentlich über ihre Fraktion haben sollte. Die Kontrollfunktion wurde zu wenig wahrgenommen und das resultiert jetzt 5 Jahre später darin, dass tatsächlich, ich bin nur abgehakt zu hören, okay, dann ziehe ich mal das Mikro näher an den Mund und hoffe, dass es jetzt wird. Die Frage ist, bis wann ihr mich jetzt verstanden habt, sonst lass mich alles wiederholen. Alles gut, alles verstanden. Okay. Also nach 5 Jahren ist das Ergebnis, dass wir tatsächlich nur noch einen sehr harten Kern politisch dermaßen interessierter Menschen haben, dass sie im Tagesgeschäft der Landespolitik, und wir reden hier über einen Landesverband, der sich auch in Landespolitik meiner Meinung nach mit einer starken Meinung einmischen sollte, dass wir zur Tagespolitik nur noch sehr wenig sagen können. Verstärkt wird das Phänomen auch noch dadurch, dass von der ehemaligen Fraktion eben viele nicht mehr da sind oder nicht mehr so da sind, wie sie sein sollten, nämlich als Mitarbeitende, die dem Landesverband in irgendeiner Form zuarbeiten, thematisch zuarbeiten. Wir haben ein finanzielles Problem, weil die Leute ihre Beiträge nicht bezahlen. Damit meine ich nicht nur die tatsächlich gar nicht zahlen, sondern auch die, die einen verminderten Beitrag zahlen, obwohl sie mehr zahlen könnten, weil sie das Ganze nur noch als Spaß ansehen. Diejenigen, die nicht 1% ihrer Einnahmen tatsächlich, so wie eigentlich verlangt von der Satzung, bezahlen, sondern sich auf die damals 48, heute 72 und mehr, je nach Stufe, Euro dann beziehen und sagen, so das reicht dann für mich, und die in jedem Fußballverein mehr Beitrag zahlen würden. Aber für uns, für die Partei ist es nicht drin. Wir haben viele Mitglieder auch verloren. Natürlich ist ein Mitgliederschwund auch immer ein finanzielles Problem, aber auch ein intellektuelles Problem. Wir haben auch viele gute Mitglieder verloren, die jetzt hinterher renten, was nicht hätte sein müssen. Teilweise ist das eben auch aus persönlichen Befindlichkeiten und Feindschaften passiert. Und auch, weil man innerhalb der Partei häufig dachte, man sei was Besseres. Und wenn die ehemaligen verdienten Mitglieder jetzt Ex-Mitglieder sind, darf man schön bei Twitter und Facebook auf sie draufhauen. Ich halte das für den falschen Weg. Wir haben im Bund das Problem, dass wir, und ich streife jetzt überall nur ein Problem, es gibt noch mehrere, aber ich will nicht ewig reden. Wir haben im Bund ein Problem, dass wir nicht mehr politisch wirklich diskutieren, dass wir keine Filter- und Trichterfunktion nach oben haben, sozusagen umgedrehter Trichter, dass nicht mehr an der Basis diskutiert werden kann über politische Themen, sodass es irgendwie nach oben bobbelt, weil A, die elektronischen Möglichkeiten genommen wurden mit der Abschaltung jeglicher Beteiligungssoftware. Das Problem haben wir auch im Land, da gab es nie eine. Und B, die Bundesparteitage eben tatsächlich ja zu Wahlparteitagen mit ein bisschen Blabla verkommen. Ich hoffe, dass die Hermi da mit ihren Fragen, die ja an die untersten Gliederungen durchgereicht werden sollen, ein bisschen aufrüttelt und ein bisschen dazu beiträgt, dass wir wieder über Politik diskutieren. Dabei belasse ich es erstmal. Ich habe viel mehr zu sagen, aber ich glaube, dass das den Rahmen dann doch sprengen würde. Gut, vielen lieben Dank. Dann ist als nächstes der Masch an der Reihe. Ja, wir müssen uns, denke ich, sicherlich mal klar werden, wer wir sind und was wir überhaupt wollen. Stichwort: sind wir Bewegung, sind wir Partei? Das sollten wir mal gemeinsam erklären, gemeinsam dann auch kommunizieren und idealerweise dem folgend dann auch handeln. Wir haben ein fantastisches Programmangebot, auch wenn wir da in den letzten Jahren nicht mehr zu viel dran gearbeitet haben, weil das war schon damals so gut, dass es jetzt noch tragen könnte. Wir müssen aber aus diesen guten Programmen, die wir haben im Bund, im Land, Angebote machen für die Bürger, die auch zeitnah als umsetzbar akzeptieren und nicht nur immer ferne Ziele als sofort zwingend umzusetzen formulieren. Ich glaube, wir müssen da versuchen, unsere Programmatik für das jeweilige Ziel in eine Kurzfassung zu bringen, damit wir zu Wahlen zum Beispiel knackiger antreten können. Wir haben eine Idee, wir haben aber nicht irgendwie sowas wie ein Narrativ. Wir müssen einfach mal unsere Zukunftsvorstellungen, die wir haben, und die sind genial und die sind toll, nehmen und verträglich aufbereiten, sodass wir auch Gehör finden und auch vor allen Dingen verstanden werden. Einiges wurde schon gesagt, was die verschiedenen Ebenen anbetrifft, was Probleme anbetrifft, was die Finanzen anbetrifft. bin ich bei Michelle. Ja, das gehört deutlich verbessert. Da muss sich aber sicherlich jeder, der angesprochen ist, an die eigene Nase fassen. Aber Gott sei Dank haben wir zumindest aktuell im Landesverband kein konkretes finanzielles Problem. Wir müssen die Vernetzung über die verschiedenen Ebenen verbessern, aber das ist eine Arbeit, die der letzte PolGF vor mir schon angefangen hat, ohne dass es die Früchte getragen hat, die wir alle gerne sehen würden. Ich habe da auch über die Jahre hinweg, aber nicht im letzten Jahr, einige Versuche gestartet, die immer im Anfang gefruchtet haben, aber dann leider Gottes mangels Beteiligung eingeschlafen sind. Jetzt haben wir eine Amtsperiode von 2 Jahren und hoffentlich keine Wahl. Das ist meine Meinung. Wir brauchen die Wahl jetzt nicht. Und die Möglichkeit, in den 2 Jahren diese Mangelsituation endlich wieder zu verbessern. Alles klar. Und der Letzte bei dieser Frage ist der Roni. Ja, Probleme sind vielschichtig, Probleme sind vielfältig bei uns in der Partei vorhanden. Michelle hat tatsächlich eine gute Auflistung da drin gemacht, muss ich sagen. Aber Daniel hat es sehr schön gesagt, auch wenn wir die internen Probleme lösen, dann wählt uns immer noch keiner, beziehungsweise dann wählen uns immer noch wenig Leute. Und die Frage ist hier, sind denn unsere Themen, die wir vor 10 Jahren, ich nenne es jetzt mal so Gesetze, teilweise eben auch noch länger, 11 Jahre gesetzt haben, denn nach wie vor aktuell irgendwie schon? Ich habe das zum letzten Landesparteitag, nicht letzten Landesparteitag, sondern einen großen programmatischen Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen gemerkt, wo wir einfach, weiß ich nicht, 80% des alten Wahlprogramms zur Landtagswahl 2012 recyceln konnten und davor konnte man auch schon 80% recyceln. Was damit ausbleibt, das sind frische Ideen. Einfach nur Programme zu recyceln, das ist tatsächlich irgendwie ein falscher Weg. Ist auch sehr schade, weil die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, die Welt hat sich weiterentwickelt und so ist unsere Forderung nach Datenschutz zwar sehr schön, aber eigentlich nicht mehr realistisch, so wie wir sie gerne haben würden. Wir fordern es natürlich und das ist auch richtig so. Aber wir bieten keine oder häufig keine Lösung an, wie das denn jetzt mit der aktuellen Welt, mit der aktuellen Gesellschaftsentwicklung vereinbar ist. Vor 10 Jahren, als die Piratenpartei gegründet wurde, gab es YouTube noch nicht mal 1 Jahr. Und heute ist das Wort Synonym dafür für eine gesamte Generation. Und das sind die Leute, die uns mittlerweile wählen könnten, es aber wahrscheinlich nicht so richtig tun, weil sie mit dem antiquierten Darstellung von Datenschutz zum Beispiel, wie wir es jetzt haben, oder mit der antiquierten Kommunikation von Datenschutz, wie wir sie vermitteln, nicht mehr viel anfangen können. Und das ist sehr schade, da müssen wir uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Also wir müssen uns in der Partei weiterentwickeln und das sehe ich als ein sehr großes Problem an, dass wir häufig konservativ sind, was unsere eigenen Themen angeht. Manchmal möchte ich sagen, und verzeiht mir, wenn es ein bisschen sehr polemisch ist, dass wir irgendwie das heiße Forum der Technologieparteien sind. Auch dort hat man sehr viel Technik-Pessimismus bzw. Datenschutz-Konservativismus. Und da müssen wir einfach auch Themen weiterdenken. Wir müssen gucken, wie die Digitalisierung in unserer Welt in Einklang und im Platz finden kann. Ja, Daniel hat es da auch schon sehr schön gesagt und da möchte ich einmal kurz einmal unsere aktuellen politischen Geschäftsführerin auf die Finger klopfen. Jeder in dieser Partei ist Pressesprecher, ob man es glaubt oder nicht. Ja klar, es gibt kein Geld dafür und häufig auch gar nicht, aber die Entlohnung sollte sein, dass die Themen dieser Partei, also auch die Partei als solches, nach vorne gebracht wird. Und ich finde das sehr schade, wenn man sich nicht als solches versteht. Jeder ist Multiplikator für unsere Ideologie, für unsere Themen und wie die Partei nach außen behandelt wird, sowohl im realen Leben als auch im digitalen Leben, was wir ja auch eigentlich nicht unterscheiden wollen. Sehr gut. Dann sind wir mit Frage Nummer 3 durch. Wir kommen zu Frage Nummer 4. Das ist ebenfalls wieder eine sehr breit gefasste Frage. Wie können wir der sozialen Ungleichheit in Deutschland begegnen? Ich will euch kein Redezeitlimit geben, aber in Anbetracht der Tatsache, dass man über dieses Thema wahrscheinlich Seminare halten könnte, würde ich euch natürlich darum bitten, dass ihr euch im Rahmen eurer möglichen Antwort versucht, kurz zu fassen und auch ein bisschen natürlich darauf schaut, dass es dann ein bisschen bei einer roten Linie bleibt. Aber mit dem vorangeschickt gebe ich dann jetzt als ersten Beantworter für dieses Mal an Daniel. Ja klar, man kann jede Frage mit einem riesig langen Statement beantworten. Ich habe 5 Jahre lang mit Dietmar Schulz in der Fraktion gesessen oder 4,5 Jahre. Man kann aber auch darauf verzichten. Die Frage ist sehr schön. Die Antwort ist Vielleicht nicht einfach, aber wir haben einen Lösungsansatz, wir haben verschiedene Lösungsansätze dazu. Ich empfehle den Blick ins Wahlprogramm zur Landtagswahl 2017. Dort steht zum Beispiel drin die Kindergrundsicherung, dort steht zum Beispiel drin der Mindestlohn in Höhe von 12,50 Euro und da steht zum Beispiel auch drin das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, dass das drei wesentliche Bausteine sind und dann sind wir schon ganz schön ein Stückchen weiter, was soziale Ungleichheit in Deutschland angeht. Das war ja mal mustergültig kurz gefasst. Ich bin beeindruckt. Michel, du bist das Nächste dran. Ja, ich mach's noch kürzer. Wir haben eben, was wir im Programm stehen haben, zwar etwas, wo man der sozialen Ungleichheit mit begegnen kann, aber ich halte mich da ein bisschen an das, was der Roni gerade gesagt hat. Und tatsächlich müssten wir da schon wieder einen Schritt weiter denken, denn alleine eine Grundabsicherung für alle Menschen zu haben, ist natürlich ein Schritt. Schöner wäre es, wenn jeder am Ende auch noch glücklich ist, wenn es tatsächlich sozial gleicher wird und weniger ungleich wird es eben nicht dadurch, dass ich nur jedem das Mindestmaß an dem gebe, was er braucht zum menschenwürdigen Leben. Von daher glaube ich, dass wir uns da umgucken müssen und dass wir uns da in dem Bereich auch öffnen müssen. Wir haben viele Dinge gemacht, was das Thema Digitalisierung angeht. Und auch das Denken, was passiert da mit der Digitalisierung und in der Digitalisierung mit der sozialen Gerechtigkeit, da müssten wir weitermachen, da müssen wir mit neuen Lösungen Ecke kommen. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist eine der Aufgaben, die diese Partei hat. Ja, soweit. Auch eine sehr schöne Antwort. Marsch, bitteschön. Ja, danke schön. Ja, soziale Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit ist das, was die Menschen seit Jahrhunderten gewöhnt sind, wie in Deutschland auch. Wir denken in Ständen, wir haben uns jahrhundertelang regieren lassen, wir haben uns bestimmen lassen jahrhundertelang und konnten uns Gott sei Dank in der aktuellen BRD leicht davon befreien. Was können wir tun? Wir können natürlich alles, was in unserem Programm steht, versuchen umzusetzen. Damit würden wir die Symptome mildern. Wir würden damit finanziell zumindest Linderung schaffen können. Wir würden aber damit nicht soziale Ungleichheit beseitigen. Das Stichwort, um die soziale Ungleichheit langfristig ja sogar komplett vermeiden zu können, lautet ganz einfach Bildung. Bildung, Bildung, Bildung, damit die Menschen, die sozial abgehängt sind, das Potenzial haben, sich gegen ihre Situation wehren zu können und mehr Gleichheit zu erzielen. Wie Michel das schon sagte, Ziel muss sein, dass wirklich mehr Gleichheit möglich ist. Und die Gleichheit kann man nicht verorten. Und es wird immer Personenkreise geben, die versuchen werden, die Ungleichheit aufrechtzuerhalten zum eigenen Vorteil. Also muss man die Menschen, die sozial abgehängt sind, enablen, ermächtigen, sich zu wehren und die Gleichheit zu erkämpfen. Und das geht vornehmlich mit Bildung. Sehr schön. Der nächste ist jetzt Roni. Ich würde aber davor noch kurz eine Sache sagen. Der Schlumpf hat gerade im Pad die schöne Anregung reingeschrieben. Ihr alle, die ihr das Pad vor euch habt, wenn ihr plus Einsen an die Fragen, die unten ab Zeile 73 stehen, dran schreibt, dann fällt mir am Schluss die Reihenfolge und die Priorisierung durchaus leichter. Also fühlt euch eingeladen, das zu tun, werden wir die Fragen aus der Kandidatenkommission noch abarbeiten. Jetzt aber erstmal Roni zur sozialen Ungleichheit. Ja, laut Wikipedia ist ja die soziale Ungleichheit das Ungleichverteilen von materiellen Gütern. Aber eigentlich sollte das auch noch weiter gefasst werden. Hört man mich? Ich habe hier ein Echo. Okay. Ich konnte dich gut hören. Okay, ja, dann mach ich mal weiter. Sozial ungleich ist aber auch in meiner Meinung nach Rassismus. Also wenn man Menschen ungleich behandelt und sie dadurch sozusagen sozial ausgrenzt, also aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Religion und so weiter und so fort. Auch das kommt für mich in die soziale Ungleichheit. Wenn man jetzt auf dem finanziellen Weg bleiben wollen würde, dann müssen wir da auch weiterdenken. Michel sagte, ja, wir müssen weiterdenken, aber wir müssen da noch viel weiterdenken. Und das ist, der Felix hatte das einmal sehr schön gesagt. Warum sollten die Menschen eigentlich überhaupt noch arbeiten müssen? In einer Zeit, in der Maschinen quasi immer mehr Arbeit machen wollen und sollen und dazu entwickelt werden, dann sollten wir uns dafür einsetzen, dass dadurch keine soziale Ungleichgewichtung mehr entsteht. Nicht die Hoffnung auf immer neue Jobs legen und so weiter, sondern dadurch eben die Gesellschaft dorthin verändern wollen, dass es ein Selbstverständnis wird, dass man auch nicht mehr arbeiten muss. Das ist natürlich ein sehr schöner Gedanke, das ist auch eine sehr schöne Vision. Visionen sind eben Ziele, wohin man möchte. Aber ich sehe da auch tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen als ein sehr großes Vehikel, welches man dafür verwenden kann. Und auch dort wieder die Finanzierung. Wir haben es mittlerweile auch im Bundeswahlprogramm stehen gehabt, im Bundestagswahlprogramm stehen gehabt. Und das ist zum Beispiel eine Automatisierungsdividende. Und ich denke mal, dass wir diese sehr gut dafür verwenden können, um diese sogenannte Finanzierungslücke zum bedingungslosen Grundeinkommen zu schließen. Alles klar. Und dann übergebe ich für diese Frage zuletzt noch den Harald. Danke. Also ich denke, wir haben ja umfangreichen digitalen Kompass erarbeitet. Da gilt mein Dank auch der Fraktion und dass sie das auch im offenen Prozess mit der gesamten Gesellschaft gemacht haben, auch natürlich der Basis damit. Und auf der Basis dieses digitalen Kompasses, wo eben Bildung und viele andere Themen mit drin sind und unserem Programm, wo wir eben schon gesagt haben, BGE und soziale Aspekte, haben wir einfach eine sehr gute Voraussetzung, auf der wir das weiterentwickeln können. Und ich denke, was wir tun müssen, ist auch, dass wir in der Partei wieder stärker mit diesen Themen auch arbeiten und auch überhaupt das nutzen, was die Fraktion erarbeitet hat. Das ist mir auch aufgefallen, dass bisher in den Fragen und in den Antworten auch bei den letzten Mumble-Grillen kaum irgendetwas aus diesen 5 Jahren erwähnt wurde. Und das finde ich sehr schade, weil da ist eben doch sehr gute Arbeit auch geleistet worden. Wunderbar. Vielen lieben Dank euch allen nochmal. Dann sind wir jetzt bei eingereichter Frage Nummer 5, der letzten für alle. Und die lautet, wie können wir als außerparlamentarische Opposition auftreten? Anfangen darf diesmal der Michel. So, der umgestellt hat auf Push-to-Talk mit Dauer-Push, damit ihr mich nicht mehr so abgehackt hört. Ja, wie können wir als APO auftreten? Wir können als APO auftreten, meiner Meinung nach vor allen Dingen, indem wir wieder Aktionen machen. Und zwar Aktionen, die interessant sind. Wir müssen Geschichten erzählen. Das haben wir 5 Jahre durchgekaut im Landtag. Das hat leider bis zuletzt nicht immer so wirklich gut geklappt. Wir müssen was Interessantes bieten. Wir haben seinerzeit nackt gegen Nacktscanner protestiert. Eine kurze Mail an alle Pressevertreter. Dann hast du die Fernsehsender da. Heutzutage schaffen wir das. Wie gestern nur noch, wenn wir gegen die Verfassungsänderungen klagen, was übrigens großartig war. Ich beglückwünsche uns alle dazu, dass wir das geschafft haben. Damit kommen wir sogar bundesweit in die Medien. Wir müssen wieder spitziger werden. Die Zeit der großen Budgets und des Hoffens darauf, dass die Fraktion sich irgendwas aus den Fingern saugt, ist vorbei. Jetzt muss wieder jeder für sich selbst Aktionen machen und wir brauchen eine Möglichkeit des Austauschs untereinander. Und das heißt nicht irgendwie Twitter oder so, weil das ist öffentlich. Ach, wie blöd, da kann man sowas nicht planen, sondern wir bräuchten tatsächlich eine Arbeitskultur wieder, so wie es auch mal war, über entsprechende Mailinglisten oder heutzutage würde man wahrscheinlich Telegram-Gruppen und ähnliches nehmen, wo man sich zusammenfindet und relativ spontan Sachen macht und dann ausnutzt, also Aktionen macht und dann ausnutzt, dass wir eben diese Kontakte zur Presse noch haben und dass wir nicht irgendwo an die zentrale Info-Ad-Adresse irgendwas schicken müssen, sondern dass das Telefonverzeichnis von einem Daniel, von mir, von einem Dennis Namen ausweist, wo wir im Grunde genommen schon relativ genau wissen, welchen Journalisten treffe ich, mit welcher Story, wie muss ich den ansprechen. Teilweise sind wir per Du mit Journalisten. Also wenn wir das nicht ausnutzen, dann weiß ich nicht. Also eine größere Chance als das haben wir eigentlich nicht. Und wenn wir das jetzt noch kombinieren, tatsächlich mit Aktionen, indem wir auf ganz bestimmte Punkte hinweisen, die rausstehen bei uns im Programm. Zum Beispiel, und auch wenn das schlecht angekommen ist, bei der Netzgemeinde als Aktion war es gut, die Übergabe seinerzeit dieses goldenen Scheißehaufens bei der Republika. Als Aktion war das gut. Die Frage ist natürlich, wie bereitet man vorher vor, dass das hinterher vernünftig aufgerufen wird? Und ich glaube, diese Kombination macht es aus. Ansonsten habe ich vorhin schon gesagt, wenn wir können als APO nur dann auftreten, wenn wir uns überhaupt noch für Landespolitik interessieren. Mein großes Problem ist, ich sehe davon oder dafür sehr, sehr wenig Interesse bei viel zu wenig Personen. Im Grunde genommen ist der aktive Kern zusammengeschrumpft auf weniger als 50 Leute, wenn überhaupt. die sich in ihrem Themenbereich noch für Landespolitik interessieren. Wenn wir nichts konkret zu bemängeln haben, dann können wir es sein lassen mit der APO, dann sind wir einfach nur irgendwie Opposition, Untergetauchte. Jetzt muss ich mich ausmachen, warte. So. Alles klar, gut, dann der Marsch zur Frage APO. Ja, Michel lässt jetzt auch wieder nicht ganz viel über. Wir müssen Aktionen machen, aber natürlich Aktionen machen, die zu uns passen und die zu unseren Themen passen. Aber das wird der Michel sicherlich gemeint haben. Wir müssen unsere Kontakte pflegen und nutzen. Wir haben eine Zahl von ehemaligen MDL und vielleicht sogar Mitarbeitern der MDLs, die, denke ich, zumindest einen riesen Pool an Kontaktadressen von politischen Stakeholdern haben. Die sollten wir benutzen. Ich hatte zu Wahlkampfzeiten die Forderung mal an die Wahlkampforga gestellt, dass man dafür Sorge tragen müssen, dass die Kontakte, die weitergegeben können, werden können an den Landesverband, weitergegeben werden sollen. Leider haben wir die nicht bekommen bis heute. Diese Kommunikation muss gepflegt oder aufrechterhalten werden können, wenn man das nach dieser Pause jetzt noch tun kann. Dazu lade ich alle, die Kontakte haben, ein. Wir müssen, da hat Michel natürlich auch recht, landespolitische Themen in dem Bereich, wo wir stark sind, bespielen. Wir müssen die kommentieren. Wir müssen proaktiv, meiner Meinung nach, zum Beispiel die Geschehnisse im Landtag monitoren, dann einen Blick haben auf die Dinge, die in den nächsten Sitzungen behandelt werden und dazu eine Meinung haben und die auch kommunizieren. In dem Verbund mit den Kontakten, die wir haben und dann auch nutzen, sollte uns das in die Situation bringen, dass wir tatsächlich nochmal Gehör finden, auch als außerparlamentarische Opposition. Alles klar, der nächste in der Liste ist der Roni. Die Fraktion hat seinerzeit, es ist gar nicht so lange her, ich glaube jetzt fast ein Jahr, eine Studie in Auftrag gegeben, wie die Fraktion, die Piratenfraktion als solches gesehen wird, welchen Ruf sie hat. Dort wurde sehr schön gesagt, ja, die Piraten, die haben keinen schlechten Ruf, die haben gar keinen. Und das war natürlich sehr bitter, auch eben für die Piratenfraktion als solches, für die ja die Studie eigentlich gedacht war. Und was dort bestätigt wurde, ist, dass die Piraten dem Archetypus quasi entsprechen sollen. Michel hat es vorhin Aktion genannt, das kann man auch so stehen lassen als Begriff. Die Piraten waren immer wild, die Piraten waren immer den Finger in die Wunde zu setzen. Also manchmal auch mit einem kleinen Lächeln zu sagen, ja guck mal, wir haben euch das schon immer gesagt, so wie es jetzt zum Beispiel gestern mit der verfassungswidrigen Sperrklausel war. Und das sind natürlich Sachen, mit denen wir in der Öffentlichkeit erscheinen können, das sind mit denen jeder von uns in der Öffentlichkeit erscheinen kann. Das ist tatsächlich, das wird kein Vorstand schaffen, davon bin ich tatsächlich überzeugt, das wird sowohl ein Bundesvorstand nicht schaffen können, das wird auch ein Landesvorstand nicht alleine schaffen können, sondern es benötigt die kleine Graswurzelbewegung, wenn man so möchte, an allen aktiven Mitgliedern, die wir im Landesverband haben. Und das muss gar nicht alles koordiniert sein. Jeder kann auch seine Aktion machen. Hauptsache, sie werden gemacht. Das ist alles besser, als sie nicht zu machen, weil man irgendwelche Bedenken daran hat. Und das mal auch einfach über Bord zu werfen. Es gibt nichts mehr zu verlieren. Macht die Aktion, wenn ihr welche vorhabt. Macht sie, überlegt sie euch, sprecht sie mit eurem Kreis vielleicht ab. Und dann los damit, ab dafür. Und das ist tatsächlich das Erscheinungstreten, wie man sich das eigentlich wünscht. Alles klar, als nächster ist der Harald dran. Gut, also ich fange mal an. Als APO und eben auftreten können wir natürlich bei Veranstaltungen. Ich habe das selber gemacht bei der offene Kommune Veranstaltung in Wuppertal vor 2 Wochenenden. Und da war es so, es gab etliche Piraten im Plenum, es gab eine Vorstellungsrunde und natürlich habe ich mich als Piratenpartei vorgestellt. Leider habe ich festgestellt, dass es einen Kommunalvertreter und auch einen ehemaligen Landtagspiraten gab, die sich nur mit ihrem Namen und irgendwelchen dazugehörigen Attributen vorgestellt haben und Hashtags aber leider nicht als Piraten geoutet haben. Das ist für mich eine Sache. APO heißt, wir müssen dazu stehen, dass wir Piraten sind. Und wir müssen zumindest dran denken, das auch öffentlich zu sagen und nicht sagen, ja, die Leute müssen mich kennen und die müssen schon wissen, dass ich Pirat bin. Das ist Blödsinn. Man muss es immer und überall auch erwähnen und darstellen. Und es war dann so, dass ich in den Sessions mich natürlich auch zu Wort gemeldet habe und durchaus Beiträge bringen konnte, auch immer als Pirat und auch in der Nennung, dass ich eben auch für die Piratenpartei spreche, eben das ich festgestellt habe, so einigen stand plötzlich der Mund offen, wie ich die Dinge zusammengefasst habe. Und zum Beispiel Christina Kampmann, die immerhin Ministerin in der letzten Landesregierung war, hat nach meinem Beitrag sich dafür entschuldigt, dass die Landesregierung das nicht auf den Rang gekriegt hat und dass sie eben ja auch aus diesem Grunde die Wahl verloren haben als SPD. Also das sind Dinge, damit kann man öffentlich auftreten, kann als APO wahrgenommen werden, wenn man Kompetenz hat und eben auch sich vielleicht ein bisschen darauf vorbereitet. Dann aus Sicht des Landesvorsitzenden oder auch dann entsprechend des Landesvorstands geht es mir einfach darum, dass wir die Basis verbreitern, dass wir Vertrauen schaffen, dass wir Vertrauen zwischen der Basis und dem Vorstand, wo sie nicht mehr vorhanden ist, wiederherstellen oder wo sie eben vorhanden ist, dieses Vertrauen verstärken durchaus. Und dafür ist auch mein Vorschlag eben im LAFO, den LAFO so aufzustellen, dass wir in jeder Region ein LAFO-Mitglied dabei haben, was eben zu möglichst vielen Veranstaltungen vor Ort dabei sein kann und diese Informationen auch in den LAFO weitergibt, dass auch alle LAFO-Mitglieder davon wieder zehren können für ihre eigenen Besuche. Und wenn ihr, die hier auch im Zuhörerraum seid und natürlich auch die Kandidaten, wenn ihr die wählt, dann werden wir einfach wieder mehr werden, wir werden stärker werden, wir werden handlungsfähiger werden, wir werden sogar kampagnenfähig und dann können wir auch mit unseren außerparlamentarischen Aktivitäten sogar Aktionen machen, wo wir dann im ganzen Land erreichbar sind und im ganzen Land etwas erreichen und dann zumindest schon mal in allen Zeitungen, die lokal sind, stehen, was wir natürlich als Landesvorstand auch über dpa in der Regel nicht schaffen und auch nicht geschafft haben. Jawohl, dann sind wir jetzt noch beim Letzten, nämlich dem Daniel mit dieser Frage. Ja, sehr gerne. Ich knüpfe mal da an, wo Harald gerade aufgehört hat. Ich sehe das zum Beispiel anders. Ich glaube nicht, dass wir in jeder Region ein Vorstandsmitglied haben müssen, zwangsläufig. Wenn sich sowas ergibt, ist das irgendwie ganz schön und praktisch. Ich bleibe dabei, was ich eingangs auch schon gesagt habe, dass für uns als Partei halt eben wichtig ist, dass wir die entsprechenden Fachthemen, Fachbereiche halt mit beauftragt, mit Ansprechpartnern, mit AGs etc. besetzt haben. Und das ist halt eben in den letzten Jahren leider nicht gemacht worden oder halt tatsächlich auch nur sehr, sehr oberflächlich angegangen worden aus meiner Sicht. Das ist eine ganz große Baustelle und das ist aus meiner Sicht die Basis, die Voraussetzung dafür, um überhaupt als außerparlamentarische Opposition vernünftig auftreten zu können. Ich glaube, dass wir aggressiv auftreten müssen. Ich glaube, dass wir einfach aktuell, dass wir up-to-date mit den Themen sein müssen. Michelle hatte das eben schon gesagt. Natürlich müssen wir halt eben wissen, was in Sachen Landespolitik angeht. Dann sollten wir uns dazu letzten Endes äußern. Wenn die auch in Sachen Bundespolitik, wenn halt eben die Jamaika-Koalition abbricht, dann sollte ein Landesvorsitzender, Entschuldigung Dennis, nicht twittern, dass die abgebrochen ist, sondern sollte möglichst direkt das auch mit einer politischen Wertung, mit einem Statement oder dergleichen versehen. Das halte ich auf jeden Fall an der Stelle für sinnvoller und das ist das, was gegebenenfalls von uns erwartet wird. Aktionen und so weiter, ja, die sollten wir machen, die sollten clever sein, die sollten klug ausgedacht sein. Ich halte wenig davon, dass jeder für sich irgendwas macht. Die Aktionen verpuffen dann meistens. Vielfach habe ich in der Vergangenheit festgestellt, dass wir viele Bedenkenträger hatten, wenn es irgendwelche Ideen für Aktionen gab, dass wir viele Leute dabei hatten, die Angst haben, irgendwie etwas zu machen. Das müssen wir über Bord werfen. Wir sind ganz, ganz unten angekommen. Schlechter geht's nicht mehr oder nicht bedeutend schlechter. Wir müssen Mut haben. Wir müssen Mut, Dinge haben, Dinge anzugreifen. Dinge anders zu machen, nicht Dinge wiederholen, also jetzt nochmal nackt am Flughafen, bringt halt eben nichts. Trotzdem war das damals eine großartige Aktion. Und ja, da muss uns was einfallen. Wir brauchen einen kreativen Pool an ein paar Menschen, die sich solche Dinge auch einfallen lassen. Wir brauchen eine Anlaufstelle, wo jemand, der eine Idee hat, die loswerden kann und dass dieser Landesvorstand zum Beispiel das aufgreifen kann, das vernünftig diskutiert, weiterentwickelt, Ansprechpartner mit dazu holt und einfach daraus was Sinnvolles am Ende macht. Und letzter Punkt, was die Presse angeht, ich glaube gerade, ich weiß nicht, ob ich Masch möglicherweise falsch verstanden hatte, Ich glaube, gerade was die Pressearbeit angeht und was Kontakte angeht, weil er da die Wahlkampforga angesprochen hat, in der ich ja auch zumindest mit dabei war, gerade was Pressearbeit angeht, sind eben genau alle Kontakte, die die Landtagsfraktion aufgebaut hat oder gehabt hat über 5 Jahre, die sind übergeben. Unser Presseverteiler ist aktuell und gepflegt wie nie zuvor, sage ich jetzt einfach mal. Und also an der Stelle gibt es tatsächlich kein Problem. Unser Problem ist allerdings, dass gerade vor Ort vielfach auch die Presseansprechpartner nicht bekannt sind. Unser Problem ist auch, und das hat Michelle, glaube ich, eingangs auch gesagt hier zu dieser Frage, dass diese persönlichen Kontakte nicht gut genug gepflegt sind, dass wir manchmal nicht wissen, welchen Journalisten kann man vielleicht mal auf einem kurzen Weg antickern, dass da irgendwas über irgendwas Besonderes berichtet. Alles klar, dann sind wir jetzt mit der Frage 5 fertig und wir gehen ohne große Überleitungen und Umschweife direkt zur ersten Frage an eine Person. Ja, ich habe gerade überlegt, Joffrey, vielleicht mache ich das. Ich muss da eh noch was zu sagen, weil 2, 3 davon sind so passend zu den Sachen, die ihr gerade gesagt habt, dass man mir das bestimmt nicht glaubt, dass ich die Reihenfolge wirklich ausgewürfelt habe. Das ist wirklich so passiert. Das gerne auch quasi jetzt halt für die Fragen 6 bis 10 selbst übernehmen, wenn du dich da in der Verantwortung siehst. Das ist kein Problem von meiner Seite. Ja, vielleicht mache ich das. Geht ja auch schnell. Ist eigentlich immer nur eine Frage für einen. Sobald man die beantwortet hat, macht das eigentlich keinen Sinn mehr, die anderen zu haben. Ich muss jetzt nur mit Copy und Paste und gleichzeitig Push to Talk drücken, ein bisschen aufpassen. Gut, während du gerade aufpasst, noch eine kleine Frage an dich. Nur, ich sieht dir sonst direkt geschrieben, in Zeile 66 steht, 3 weitere eingereichte Fragen hänge ich unten an den Fragenpool an. Ihr könnt ja abstimmen, welche euch gefallen. Ja, das muss ich dann noch machen. Ne? Genau, ich wollte gerade fragen, weil ich habe deine Padfarbe da unten nicht gesehen und war mir nicht sicher, wo diese Fragen gelandet sind. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit und dazu kommen wir später ja auch noch. Dann überlasse ich dir jetzt erstmal das Feld bis Frage 10. Okay, die erste wäre halt an Masch. Welche Themen wurden in der letzten Landtagssitzung behandelt? Ja, ich könnte mir das jetzt schnell aufrufen, tue ich aber nicht. Was mir hängen geblieben ist, ist der Beschluss für den sogenannten Kita-Rettungsplan, wo jetzt 500 Millionen an die NRW-Kitas ausgeschüttet werden, wo wir vor mehr als einem halben Jahr mal 2 Milliarden beantragt haben und damit natürlich keinen Erfolg hatten. Alle haben es abgelehnt. Die CDU hat sich, soweit ich weiß, damals enthalten. Das Zweite, was mir aus der letzten Sitzung haften geblieben ist, ist die Sache mit der Kürzung des Sozialtickets, die zulasten für mehr Geld im Straßenbau gekürzt wird. Nein, das ist natürlich nicht 1:1, aber das ist schon interessant zu sehen, dass die am Sozialticket kürzen über die nächsten beiden Jahre und den Straßenbau damit dafür mit mehr Mitteln versehen. Mehr habe ich dazu jetzt nicht im Gedächtnis. Ja, wahrscheinlich wollte der Fragesteller auch wissen, ob man weiß, was da überhaupt passiert ist oder der Sache folgt. Dankeschön. Nächste Frage geht an Roni und die war, um welche Themen kümmert sich Julia Reda derzeit? Boah, das sind jetzt hier Sachen. Gut, Julia Reda hatte in der Vergangenheit die Panoramafreiheit und kümmerte sich jetzt, ich meine aktuell, um auch Netzneutralität und etwas im Urheberrecht, bei dem mir gerade das Wort entfallen ist. Aber da muss ich tatsächlich schon fast passen, muss ich gestehen. Ja, so, die nächste geht an Harald und dazu habe ich tatsächlich heute auch was im Radio gehört. Was sind die aktuellen Themen im Bundestag? Ja, also im Bundestag selber ging es um die Ausschusseinsetzung und es gab einen großen Stress von Seiten der Linken, dass die einzelnen Ausschüsse jetzt nicht eingesetzt werden, sondern nur ein Hauptausschuss, in dem 46 Parlamentarier aus dem Bundestag sozusagen sich um alle Themen kümmern sollen. Und das war sozusagen die Formalseite, um arbeitsfähig zu sein. Auf der anderen Seite geht es um Themen, die jetzt die Einrichtung auch von möglicherweise Untersuchungsausschüssen angehen und den Rest der Tagesordnung, also genau um die Verlängerung, 3-monatige Verlängerung diverser Bundeswehreinsätze. Ich glaube, fast 5, 6 oder 7 Stück habe ich da gesehen, also schon durchaus auch sehr kontroverse Themen. Ja, die Fragen sind ein bisschen fies, vor allem wenn man keine Sekunde hat, um das vorher irgendwie nachzugucken. Und Daniel, für dich habe ich, welche Themen stehen auf der Tagesordnung der kommenden Landtagssitzung? Ich müsste mich jetzt schwer täuschen, aber es dürfte noch keine Tagesordnung existieren. Ja, das kann gut auch sein. Müssen wir vielleicht hier im Faktencheck später nochmal nachgoogeln. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte auch nicht viel anders antworten können. Und für dich, Michel, die letzte wäre, was sind die aktuellen Themen im Europaparlament? Ah, Entschuldigung, dass ich kurz Luft holen muss. Der Daniel hat natürlich vollkommen recht. Schöne Grüße an den Fragesteller. Die Tagesordnung dürfte morgen, wenn mich nicht alles täuscht, verabschiedet werden. Die aktuellen Themen im Europaparlament kann ich tatsächlich nicht sagen. Das finde ich aber auch gar nicht so schlimm, weil ich bewerbe mich hier nicht als EU-Abgeordneter für eine Liste, sondern als Landesvorsitzender. Und ich hätte euch sagen können, was die AfD in den letzten Landtagssitzungen da gemacht hat und was die Einsetzung eines Hauptausschusses bei gleichzeitiger Wiedereinsetzung eines Petitionsausschusses im Bundestag für das Land bedeutet. Das halte ich für wichtiger. Ja, kann ich jetzt auch nichts zu sagen, was wichtig ist oder nicht, wie gesagt. Ich fand es mal spannend, so ein paar fiese Fragen, wo man es nicht sich nicht viel rausreden kann, wenn man es nicht weiß, einfach dann auch zu stellen. Und es waren halt so 5 da. Und ich habe meine 3 restlichen Fragen auch unten noch hinkopiert und übergebe wieder an den Geoffrey. Vielen Dank. Jawohl, alles klar. Wir steigen dann jetzt mit dem Fragenpool ein. Ich werde erstmal nach den Sachen natürlich mit den höchsten +1-Gewichtungen gehen. Ich kann aber schon mal im Voraus sagen, ich würde sehr wahrscheinlich, außer die Kandidaten verlangen geschlossenermaßen nach mehr, um 22.15 Uhr hier den Deckel drauf machen, weil A, irgendwann einmal geht bei uns allen, bei den Befragten und auch beim Moderator, die Kondition runter und B, ich habe tatsächlich für heute Abend auch noch Pläne und euch bereits einen wunderschönen Kinofilm geopfert, von daher bin ich auch ganz froh, wenn das heute nicht bis um 11 Uhr nachts geht. Ich werde jetzt erstmal durchgehen, ja genau, und Punkt C ist, ich kann nicht alle Fragen abarbeiten, weil immer mehr kommen werden, also leer bekommen wir den Fragenpool so oder so nicht. Also, ich glaube, wenn ich die Plus- und Minus-Sachen richtig zusammengerechnet habe, ist die erste Frage auch gleich die allererste, die drinsteht, Zeile 76, gestellt von der WAKO, Neuwahlen, Fluch oder Segen, sollen wir tatsächlich antreten? Ich würde an dieser Stelle jetzt anfangen, die Fragen also ich werde die Leute wieder der Reihenfolge nach aufrufen und werde wieder durchrotieren nach den Systemen, wie wir sie schon bei Frage 1 bis 5 gehabt haben. Ansonsten, ich sage dasselbe nochmal wie vorher, ich will euch keine Redezeitbegrenzung geben, aber seht selbst, wie viel Zeit ihr unbedingt braucht und wie viel man sich vielleicht sparen kann. Also anfangen darf bei dieser Frage jetzt zunächst mal der Masch. Ja, ist klar. Neuwahlen, wenn sie jetzt sofort kommen, sind sie für uns eher Fluch als Segen und wir sind dann in einem Dilemma. Als Partei unsere Aufgabe, uns an Wahlen zu beteiligen, insofern müssten wir antreten. Wir werden aber vermutlich die verkürzten Fristen schwer halten können. Ihr wisst alle, was das heißt. Wir werden zum Unterschriften sammeln irgendwie gute 3 Wochen haben. Wir müssen vorher Erfahrungen aufmachen und Kandidaten aufstellen, Listen aufstellen. Wir müssen das Ganze auch idealerweise, wenn möglich, oder wir entscheiden uns dagegen für sämtliche Direktkandidaten machen, die wir irgendwie auch nur aufstellen können. Und das war schon bei der letzten Landtagswahl schwierig genug und zur Bundestagswahl ebenso. Wie gesagt, ich halte es eher für einen Fluch. Ich hoffe nicht, dass kurzfristig, das heißt, tatsächlich nicht im nächsten Jahr Neuwahlen im Bund kommen werden. Wenn sie denn kommen, müssen wir es versuchen, aber wir müssen ehrlich sein und vorher schauen, ob wir es auch schaffen. Alles klar, als Nixer darf jetzt der Roni. Ja, da ich da natürlich auch mit dem Masch drüber diskutiere, also wir im Landesvorstand das gerade diskutieren oder auch auf 1V-Ebene, also auch mit dem Bundesvorstand diskutieren, was das jetzt eigentlich für uns bedeutet und es sind einfach die sehr verkürzten Fristen für Unterschriften sammeln, für die ganzen Ausstellungsversammlungen. Das ist logistisch für eine, ich nenne es mal Teilzeitpartei, also jeder von uns macht häufig noch was anderes, nämlich arbeiten gehen oder so weiter. Und ist das natürlich schwer zu halten. Obwohl wir natürlich den Anspruch an uns haben, dass wir das doch halten können müssen. Wenn man jetzt auch noch von der Parteientwicklung her sieht, dass wir eigentlich vieles mal aufarbeiten sollten, dass wir doch eigentlich mal viele Fragen klären sollten, die wir irgendwie im Raum stehen haben, was die rosa Elefanten sind, ist das vielleicht auch nicht das Schlauste, wenn wir wieder in einen Wahlkampf hineinhetzen, sehr viel Zeit damit und sehr viel Energie und wahrscheinlich auch wieder erneut Leute damit verbrennen, sondern diese Aufarbeitung beginnen. Ich tendiere gerade zum Teilnehmen, ja, aber bin dort auch noch zu keiner abschließenden Meinung gekommen, muss ich gestehen. Alles klar, dann ist der Harald der Nächste. Ja, Fluch oder Segen. Ich wünsche mir das auch nicht, dass wir in einen neuen Wahlkampf jetzt in Kürze gehen müssen, weil es eben tatsächlich uns sehr stark fordert, vielleicht an vielen Stellen auch überfordert. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wenn wir es müssen, dass wir tatsächlich es schaffen, auch gerade den neuen Landesvorstand, den ihr wählt, also ihr, die hier im Zuhörerraum seid und wir natürlich auch hier oben, dass wir dadurch sofort damit beginnen, diese Vorbereitungen strukturell sozusagen auch anzupacken, insbesondere mit eben zum Beispiel Räume für so eine AV vorzoniert sind. Die kann man ja in aller Regel auch vor noch absagen, ohne dass das große Kosten erzeugt. Und dann hätten wir sozusagen die Möglichkeit, in dem Moment, wo der Bundeswahlleiter sagt, das ist jetzt der Startschuss und auch das sind die Regeln, Kriterien, Fristen und so weiter, dass wir dann quasi sofort auch parat sind und loslegen können. Und ich glaube auch, dass wir eine gute Chance haben, die jetzt schon vorhandenen Kontakte, die ich auch persönlich in den letzten 2 Monaten in vielen KVs gemacht habe, zu nutzen, um dort Aktivitäten auch zu verbessern, zu verstärken. Gerade das Unterschriften sammeln, da gibt es bestimmt 20 sehr gute, aktive Leute, die auf der Bundestagswahl sehr gut und auch sehr schnell und auch sehr viele Unterschriften gesammelt haben. Auch zu denen habe ich fast allen gute Kontakte, sodass die uns auch helfen werden in NRW, da die ja dann zum Glück fast alle keine Wahl haben, sondern eben auch gerne kommen. An allererster Stelle ist der Knödler eben mit seinen Leuten aus Stuttgart zu nennen, der zum Teil mit seiner Truppe mehrere hundert Unterschriften an einem Tag gesammelt hat. Also da haben wir dann auf jeden Fall auch Unterstützung von außen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir in der Lage sein werden, eine Social-Media-Kampagne zu machen, die wir ab diesem Startpunkt starten und dann eben tatsächlich diese 2, 3 oder 2,5 Monate, die es sind, auch Zeit haben, die wirklich in Energie zu bringen und nicht wie bei der Bundestagswahl, wo der Hauptteil der Social-Media- und YouTube-Kampagne in der letzten Woche, in den letzten 5, 6 Tagen gelaufen ist. Das ist natürlich zu spät, weil zum Beispiel eben alle schon ihre Briefe gemacht haben und dadurch eben nur noch ein kleinerer Teil an Menschen erreicht werden kann. Also rein organisatorisch, technisch bin ich sicher, dass wir das hervorragend über die Bühne bringen können, auch viel besser als die beiden Wahlen in diesem Jahr. Und von daher werden wir noch ein besseres Ergebnis erreichen, trotz dem Stress, den uns das macht. Und es ist aber auf jeden Fall auch eine sehr überschaubare Zeit. 2, 3 Monate kann man halt auch nochmal in der Richtung anpacken, den weiteren Aufbau mache dann danach. Wunderbar. Als nächster darf der Daniel. Puh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aus meiner Sicht das komplette Gegenteil von dem, was Harald gerade gesagt hat. Ich glaube wirklich mit jedem einzelnen Wort. Nein, wir sind derzeit nicht in der Lage, kurzfristig sowas auf die Beine zu stellen. Nein, wir sind nicht in der Lage, und da kann ich zumindest für Nordrhein-Westfalen und ich glaube auch für den Bund sprechen, eine vernünftige Social-Media-Kampagne zu machen, weil einfach viel zu wenig Input da ist. Ich gehe wieder zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Wir brauchen eben diese fachlichen Ansprechpartner, um auch zum Beispiel fürs Presseteam, für ein Social-Media-Team jemanden zu haben, der halt einen entsprechenden Input geben kann, ob nachher der Zitatgeber, dann ein Spitzenkandidat oder wer auch immer, es ist alles völlig egal, du brauchst aber den fachlichen Input. Das können die ja quasi 2 Leute, die momentan Social Media machen, die können das tatsächlich nicht gewährleisten. Ich bin dafür, wenn es zu Neuwahlen kommen sollte, nicht anzutreten. Ich habe auch gerade nicht ganz verstanden, wie die in Anführungszeichen guten Unterschriftensammler aus anderen Bundesländern uns unterstützen sollen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass bundesweit dann neu gewählt wird zur Bundestagswahl. Aber die haben dann vermutlich erstmal zu Hause quasi auch Unterschriften zu sammeln und zwar auch wieder mit einem sehr, sehr engen Zeitrahmen dann letzten Endes. Und eins noch, ich habe vorhin was Falsches, nein, nicht ganz falsch, die Tagesordnung für die nächste Plenarsitzung, die ist heute Nachmittag online gegangen. Also heute Morgen war natürlich die Sitzung des Ältestenrates und Google hat geholfen. Ich habe es allerdings bislang noch nicht gesehen und weiß auch jetzt nicht, was draufsteht. So, alles klar. Dann ist der Letzte in der Reihe für diese Frage, Michel, bitteschön. Oh mein Gott. Mittwoch. Ja, ich habe einen Tag verloren. Nun gut, sei es drum. Ich ziehe mein Lachen von vorhin zurück und muss mega Asche über mein Haupt kippen. Wir haben Mittwoch. Ja, tatsächlich sehe ich es auch nicht so wie Harald. Die anderen Bundesländer brauchen ihre Kräfte erstmal selber und zwar teilweise unter extrem erschwerten Bedingungen, wie wir wissen, indem sie die Leute bis zum Amt schleifen müssen, um da zu unterschreiben und ähnliches. Wir sind im Moment nicht kampagnenfähig. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, innerhalb der sehr kurzen Zeit, die gegeben wäre, sollte es zu Neuwahlen kommen, all das zu erledigen, was wir machen müssen. Es gab einen Vorschlag auf der Vorständeliste, ich meine von heute Mittag, wo jemand gesagt hat, dass sich doch bitte der Vorstand schnellstmöglich mit dem Vorstand anderer kleiner Parteien zusammentun soll und zumindest erstmal ein Statement rausgeben soll nach dem Motto, ihr habt einen verdammten Regierungsauftrag, nutzt den und macht was draus und zur Not macht halt eine Minderheitsregierung. Der Wähler hat gewählt und ihr könnt nicht so lange wählen, bis das Ergebnis den Politikern passt. Dann kommt meine persönliche Meinung dazu, wenn man so eine Anfrage macht, sollte man eventuell auch mal bei den anderen Parteien fragen, was macht ihr eigentlich? Und wäre es nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, wisst ihr was, wir als kleine Parteien, wir boykottieren eine Wahl, wir nur 8 Wochen Vorbereitungszeit haben, weil wir als kleine Parteien, gerade die, die keine Finanzierung oder wenig Finanzierung aus der Parteienfinanzierung haben, weil wir als kleine Parteien das nicht gewuppt kriegen, ganz einfach. Und weil das für uns nochmal die Bedingungen erschwert. Wir haben schon schwere Bedingungen mit dem Sammeln von Unterschriften und so weiter. Und jetzt erschwert ihr die Bedingungen nochmal mehr. Ich sag mal vorsichtig, man könnte so Gesetze ja auch ändern. Na, es gibt ja einen Bundestag, der kann auch ohne Regierung Gesetze ändern. Und man könnte diese 8 Wochen Zeit ja auch entsprechend jetzt noch anpassen. Aber sei es drum, werden sie nicht machen. Von daher tatsächlich, wenn jetzt innerhalb kürzester Zeit eine Neuwahl käme, Anfang nächsten Jahres, sag mal so, die ganze erste Hälfte des nächsten Jahres wären wir nicht in der Lage dazu und sollten versuchen, mit einer entsprechenden Botschaft nach außen nicht an dieser Wahl teilzunehmen. Alles klar, dann vielen lieben Dank. Wir machen jetzt weiter mit der Frage, die gegenwärtig in Zeile 120 steht. Die geht ja nur an eine Person, hat aber die meisten Plusse und das nach Einzel- und Mehrfachpersonen drösel ich jetzt nicht mehr auseinander. Dementsprechend die Frage an Michelle. Du willst ein Online-Beteiligungstool einführen. Wer soll das konkret machen und wie gewährleistest du kontinuierlichen und zuverlässige Administration und Support? Bin ich weg? Nee, ich wollte gerade nachfragen. Michelle, sprichst du schon? Weil ich kann dich nicht hören. Ja, ich sollte die Taste auch 2-mal drücken. Ach, jetzt muss ich das alles wiederholen. Also ja, ich möchte, dass wir Vozilla benutzen in Nordrhein-Westfalen. Das haben wir als Fraktion entwickelt, das ist einsatzbereit. Das haben wir getestet, das kann man out of the box jetzt benutzen. Die Leute dafür stehen Gewehr bei Fuß. Warum das nicht gemacht wurde, nachdem die Fraktion das übergeben hat an den Landesvorstand, den jetzig amtierenden, kann ich nicht sagen. Die Leute stehen Gewehr bei Fuß. Das ist einmal der Programmierer von dem Abstimmungsteil VivivoVote, der Robert Arnold, der zugesagt hat, dass er das sowohl mit installieren als auch warten würde. Als auch der Frido, der den zweiten Server gewartet und administriert hat, der auch gesagt hat, er steht bereit und er würde das sofort mitmachen. Die Leute haben das auch, stünden auch jetzt bereit. Diese beiden Leute wären für die erste, für die Installation da und wären für die erste Administration da. Und diese beiden Leute müssten dann entsprechend eine Beauftragung bekommen und müssten sich dann weitere Leute suchen, sodass man vielleicht ein Team von, ich stelle mir vor, 4 Leuten hat, die dann gemeinsam den Support in dem Bereich machen können. Der Erstsupport ist gewährleistet. Alles klar, wunderbar. Vielen lieben Dank dafür. Die nächste Frage mit 5+1 ist, wenn ich mich da nicht verzählt oder vertan habe, die in Zeile 117, das ist wieder eine an alle. Wie wollt ihr mit dem Problem der knappen finanziellen Ressourcen umgehen? Und dieses Mal anfangen darf der Roni. Boah, das ist auch die, ich hoffe, ich raschle hier nicht zu sehr, eine schöne Frage, Ironie. Wir haben knappe finanzielle Ressourcen, das stimmt. Wir kriegen in Nordrhein-Westfalen keinerlei Parteienfinanzierung. Wir kriegen auf dem Bundesebene keinerlei Parteienfinanzierung mehr. Und wir bekommen nur noch die Parteienfinanzierung für die Europawahl. es gibt dort unglaublich viele Kleinigkeiten, wo man die Stellschrauben dran drehen kann. Eins war, das hatten wir auch zur Landtagswahl gemacht und ich meine auch zur Bundestagswahl, dass zum Beispiel zu jeder Veranstaltung auch eine Art Reisekostenbudget gegeben wird, damit die Leute, die dort etwas tun, zumindest die Möglichkeit erhalten, etwas zu spenden. Das lässt sich auch deckeln und durch ein sogenanntes wiederauffüllendes Reisekostenbudget erschlagen. Ich glaube, Michelle hat es zum Beispiel auch im Wahlkampf genutzt, einige andere auch. Ich hatte das in meiner Landesvorstandszeit, habe ich das genutzt und dadurch Spenden generiert. Das sind aber quasi, wenn man jetzt okay, 4.000 Euro gespendet, alles schön und gut. Aber das sind ja jetzt keine großen Fische, die man da macht. In Nordrhein-Westfalen haben wir sehr viel in Sparmaßnahmen gesteckt. Wir haben Verträge gekündigt, wir haben Geschäftsstellen gekündigt, wir sind kleiner geworden. Von den Geschäftsstellen auch her, eine Geschäftsstelle ist nach wie vor notwendig und auch die muss da sein, damit man einen zentralen Posteingang hat, auch eine zentrale Arbeitsstelle, wo das abgearbeitet werden kann und nicht zu Privatleuten geht. Das ist immer schlecht. Aber auch dort hatten wir Sparmaßnahmen. Also wir haben sehr vieles eingespart. Tatsächlich ist der Landesverband Nordrhein-Westfalen bis 2020 auf gesunden Füßen und kann, wenn auch der zukünftige Vorstand mit Bedacht rangeht, bis 2022 auf jeden Fall weiter wirtschaften. Dafür haben wir Rücklagen gebildet. Diese Rücklagen sind auf jeden Fall da. Ja, ansonsten ist es tatsächlich Spendengenerierung und so weiter. Das ist vielleicht wieder eine andere Frage. Alles klar, dann ist der Nächste, der sich dieser Frage annehmen darf, der Harald. Ja, knappe finanzielle Ressourcen, wie Roni eben schon ausgeführt hat. Wir haben Rücklagen. Wir haben auch durchaus eine ganz stabile Zahlerquote bei den Mitgliedern, die dadurch eben auch stimmberechtigt sind. Wir haben ganz erfreuliche Neueintritte und auch bei den Neueintritten nach meiner Kenntnis deutlich mehr Leute, die höhere Beiträge zahlen, also auch diese 72 Euro. Und das heißt also sozusagen für jede 100 Neueintritte, die wir hinkriegen, die dann 72 Euro zahlen, sind das dann auch schon mal wieder 7.000, über 200 dann. Und na gut, also ich denke, wir haben auch Möglichkeiten, Spenden zu generieren. Da haben wir uns viel zu wenig drum gekümmert in der Vergangenheit. Also ich sehe erstmal die Sache, die Einnahmenseite zu stärken und dann eben mit den vorhandenen Ressourcen weiter gut umzugehen. Aber wir haben Geld, um Politikarbeit zu machen und auch im Endeffekt damit als Partei auch wahrgenommen zu werden. Sehr schön. Dann ist der Daniel als nächster dran. Ja, also ich sag's mal so, ich hoffe, dass die Partei sich nicht darauf verlässt, dass ich die finanziellen Ressourcen in Ordnung bringe. Denn das ist, ich weiß nicht ganz, wie ich es formulieren soll, das ist nicht meine Spezialität, ja, muss man ganz klar sagen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich kenne die Zahlen nicht. Natürlich ist mir klar, dass die Parteienfinanzierung weggefallen ist. Ich gehöre sogar zu den 5 Piraten, die wissen, wie Parteienfinanzierung funktioniert. Ich weiß auch, dass wir das alles längst nicht ausgeschöpft haben, aber ich kenne zum Beispiel nicht die aktuelle finanzielle Situation. Das ist für mich relativ intransparent, wenn ich das ganz ehrlich sagen soll. Ansonsten, ja, Spendengenerierung ist natürlich ein absolut wesentlicher Punkt. Und wenn wir dann Dinge haben, wie zum Beispiel hier im Landtagswahlkampf, dass es halt einfach Ewigkeiten dauert, bis wir eine Möglichkeit schaffen, um zum Beispiel Mikrospenden zu generieren und so weiter, dann ist das tatsächlich Geld, was man auf der Straße liegen lässt, was man bekommen könnte, aber nicht bekommen kann, weil die technische Infrastruktur oder die vertragliche Infrastruktur dafür nicht vorhanden ist. Und ich glaube, an solchen Dingen sollten wir arbeiten. Politik machen kann man, oder Politik machen an sich kostet erstmal kein Geld, und ich komme wieder zu dem entscheidenden Punkt zurück, warum ich als politischer Geschäftsführer kandidiere. Ich möchte fachliche Ansprechpartner erarbeiten, die werden wir nicht bezahlen, die können wir auch nicht bezahlen. Ich möchte, dass die Leute mit viel Engagement an ihre Sache rangehen, mit viel Sachverstand an die Sache rangehen, und das ist mein Arbeitsbereich, auf den ich mich im Wesentlichen konzentriere. Wenn es um Finanzanträge geht, werde ich mich natürlich da entsprechend mit einbringen. Aber da bitte ich doch dann darum, dass das von der Federführung her andere Menschen tun. Arne Klärchen, der nächste ist der Michel. Feigling, Daniel. Die Lösung heißt Pfandflaschen. Und jetzt im Ernst. Also eins habe ich schon gesagt vorhin, Mitgliedsbeiträge eintreiben. Und zwar sind wir hier kein Spaßverein, sondern jeder Einzelne, der in dieser Partei ist, muss auch verstehen, dass zur Verantwortung gegenüber der Partei eben auch gehört, einen vernünftigen und den eigenen Möglichkeiten angepassten Mitgliedsbeitrag zu zahlen und nicht, ich bekomme die Krätze, wenn ich so Aussagen höre wie, ich habe mal reduziert auf 1 Euro, das ist es mir wert, um den ganzen Spaß irgendwie noch mitzukriegen. Nee, sorry. Wenn du mehr zahlen kannst als 1 Euro im Monat und du bist nur noch da, um zu lachen und Spaß zu haben, dann nimm deine 12 Euro und geh einmal irgendwo ins Komödchen und guck dir eine vernünftige Komödie an. Aber das hier ist eine politische Partei und da hast du als Mitglied verdammt nochmal Verantwortung. Punkt 1. Punkt 2. Wir brauchen, was das angeht, tatsächlich Schulungen auch der Mitglieder und zwar nach wie vor auch derjenigen, die diese Budgets bekommen für Reisekosten. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel, ich nehme das auch Reisekostenbeispiel von Roni gerade auf, wie viele Reisekosten nicht gespendet werden, weil die Leute sagen, wisst ihr was, das ist mir alles zu mühselig. Dann brauchen wir, das ist jetzt nicht Aufgabe von einem 1V, aber von einem Vorstand, da den Schatzmeister entsprechend zu stützen, dann brauchen wir einen Schatzmeister, der den Leuten auf die Füße tritt und sagt, ich zeige dir, wie das geht. Zur Not fülle ich dir sogar das Formular aus. Ich war heute bei meinem Versicherungsmakler, da fülle ich nichts mehr selber aus, da unterschreibe ich nur noch. Und so müssten eigentlich Reisekostenabrechnungen laufen, wenn ich als derjenige, der die Reisekosten verursacht und erstattet, bekommen kann, wenn ich das tatsächlich am Ende zurückspenden kann und wenn mir da so geholfen wird, dann bin ich viel eher bereit, dann auch das zu tun. Jetzt hat der Roni gerade gesagt, naja, dann habe ich da irgendwie 4.000 Euro als Person gespendet, das wäre ja nicht, was hast du gesagt, das wäre nicht besonders, das sind keine großen Fische, sorry, aber wenn ich 4.000 Euro nehme, mal 50 Leute, nämlich alle, die irgendwo im Vorstand und tralala und zu Veranstaltungen fahren und, dann bin ich bei 200.000 Euro alleine in Nordrhein-Westfalen an Geld nur durch Reisekosten und da sind noch keine Spenden bei. Da weiß ich nicht, warum da nicht schon lange dran gearbeitet wird. Vielleicht hat die Ruhe gefehlt. Vielleicht schaffen wir das in den nächsten 2 Jahren tatsächlich mit einer Schatzmeisterei, die sowas vorbereiten kann. Und der dritte Punkt ist tatsächlich Spenden einwerben. Und mit Spenden einwerben meine ich sowohl Privatpersonen als jemand, der während der Landtagszeit regelmäßig und viel gespendet hat. Das geht, wenn die Motivation da ist. Ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung. Aber eben auch Firmen und eben auch diejenigen, die Nutznießer von unserer Parteipolitik wären. Und da muss man eben auch ganz offen sein und sagen, es gibt Firmen und es gibt Industriebereiche, die wären, wenn das, was wir wollen, umgesetzt wird, weil es gut ist für das Land, weil es gut ist für die Menschen im Land, dann profitiert am Ende trotzdem jemand in der Wirtschaft und zu dem kann ich trotzdem hingehen und kann sagen, so pass auf, von dir hätte ich gerne eine Spende, bist du bereit? Ich setze mich dafür ein. Das ist natürlich jetzt sehr schwer, weil wir nicht mehr den entsprechenden Hebel haben. Das hätte man machen können, als wir frisch in den Landtag gekommen sind. Aber sei es drum, auch da dürfen wir die Scheuklappen nicht mehr haben, zu sagen, aber Firmen spenden, das ist alles so schwierig. Wir haben da entsprechende Transparenzbeschlüsse in der Bundessatzung stehen und in der Bundesfinanzordnung stehen. Da muss sich der nächste Schatzmeister jemanden suchen, oder es selber machen, wobei ich bin Freund von diesen Beauftragungen. Das ist eine klar abgegrenzte Aufgabe. Da kann man jemanden für beauftragen, der sich nur darum kümmert, wie können wir an Spenden kommen? Kann man vielleicht Spendenveranstaltungen machen? Kann man Rundbriefe machen? Kann man sich in gewisse Zirkel mit reinsetzen? Da wird es einige von uns geben, die entsprechend sich auch regelmäßig mit Geschäftsleuten zum Beispiel aus ihrer Region treffen. Gibt es da jemanden, den wir kennen? Wer ist selbstständig? Wen kann man ansprechen? Wer hat eventuell Kontakte? Und. Und dafür jemanden einzusetzen, halte ich für sehr wichtig, weil, jetzt komme ich zum letzten kurzen Punkt, wir haben tatsächlich jetzt die Möglichkeit, kleine Veranstaltungen wieder zu machen. Wir sind relativ klein und wir können diese kleinen Veranstaltungen machen in kostengünstigen Locations. Aber wir hoffen natürlich, dass der nächste Wahlkampf kommt ganz bestimmt, aber wir hoffen natürlich, dass wir wieder die Motivation haben, am nächsten Wahlkampf dann teilzunehmen, anzugreifen, und dafür müssen wir jetzt anfangen, Rücklagen zu bilden. Und das, was die Vorstände in den letzten 5 Jahren gemacht haben, dass sie den 2011 vom Landesparteitag beschlossenen Topf der solidarischen Werbemittelfinanzierung einfach weggeraucht haben. Großer Fehler, gehört eigentlich jeder dreimal für ins Gesicht gehauen, und zwar mit Anlauf, dass dieses Geld plötzlich nicht mehr da war. Und diesen Topf können wir jetzt wieder aufbauen. Wir haben wieder 5 Jahre Zeit bis zur nächsten Landtagswahl, und an diesen Topf müssen wir uns wieder ransetzen. Gut, dann ist jetzt der Letzte auf der Liste für diese Frage der Roni. Ansonsten, ich bitte euch nochmal um den Blick auf die Uhr. Es ist jetzt 10.04 Uhr. Ich hatte ja gesagt, ich würde 10.15 Uhr eigentlich gerne einen Break reinhauen. Das heißt also, wenn ihr, ich glaube, wir kriegen nachher noch eine Frage durch. Wenn ihr euch kurz fasst und wenn ihr das wollt, dann noch eine weitere. Dann würde ich aber tatsächlich auch den Deckel drauf machen. Das nur als Vorankündigung schon mal über den weiteren Laufplan. Und jetzt darf der Roni. Ich bin nicht, nein, ich hab schon. Ah, Mensch, sorry, da bin ich in der Reihenfolge verrutscht? Du hast mich ausgelassen, weil ich kurz bei FK war. Ah ja, okay, jetzt, ich sehe den Fehler, alles klar, dann bitteschön, Marsch. Ja, dankeschön. Letzter ist natürlich auch nicht mehr ganz so viel übrig. Also Gott sei Dank sind wir nicht mehr auf dem Ausgabenniveau, wie wir es vielleicht mal in 2013 waren. Das ist sicherlich der gute Anteil Arbeit des Schatzmeisters. Wir haben, wie Michelle sagte, die Möglichkeit, jetzt kostengünstigere Veranstaltungen zu betreiben, weil wir ganz einfach nur noch, leider Gottes, weniger Leute zum Beispiel bei Landesparteitagen beherbergen müssen, in Anführungszeichen. Wir müssten die Situation dann aber auch tatsächlich mal unseren Mitgliedern bekannt machen, um idealerweise viele zu bewegen, mehr als sie es jetzt tun, zu bezahlen, entweder den normalen Beitrag, den erhöhten Beitrag oder idealerweise bis zu 1%, wie wir es ja satzungsmäßig festgelegt haben, zu zahlen. Dazu müssen wir aber tatsächlich auch innerhalb unserer Partei oder innerhalb unseres Landesverbandes das Bewusstsein erstmal schaffen. Ich glaube, da sind sehr viele Leute, die das gar nicht wissen, die vielleicht sogar im Gegenteil denken, was weiß ich, der Vorstand und die Beauftragten, die haben für alles mögliche Geld ausgegeben, uns geht's nicht schlecht. Uns geht's auch nicht schlecht, das hatte der Roni schon gesagt. Wir sind bis 2020 im Rahmen der aktuellen Aktivitäten, wenn wir die so fortführen, safe. Und dass wir immer nur innerhalb eines Jahres das solidarische Werbemittelbudget stehen lassen haben, um es danach ins Gesamtbudget wieder zurückzuführen, heißt ja nicht, dass dieses Geld nicht da wäre. Allerdings trägt es nicht mehr den Titel. Spenden einwerben, ja. Wir haben uns vor einem guten Jahr mal darüber Gedanken gemacht, ob wir das vielleicht nicht sogar mit externen machen. Michelle hatte hier den Beauftragten angeführt, weil das eine abgegrenzte Aufgabenstellung ist. Wenn wir diesen Menschen, der das hoffentlich gut kann, innerhalb der Partei finden, wäre das fantastisch. Wenn nicht, kann man sich durchaus mal darüber Gedanken machen, ob man das nicht tatsächlich mal jemandem gibt, der das möglicherweise beruflich macht und da vielleicht auch erfolgreicher ist. Alles klar, gut. Dann sind wir, glaube ich, mit dieser Frage jetzt durch. Ein kleiner Hinweis. Wir hatten bisher immer so eine Schlussrunde gemacht, sozusagen Schlussworte. Und da wir jetzt nach deiner Rechnung nur 7 Minuten haben, Leuten, glaube ich, wenn wir noch eine Frage beantworten, kriegen wir keine Schlussworte mehr hin. In dem Fall würde ich tatsächlich jetzt, weil ich es bereits angekündigt habe, noch eine Frage machen und dann die Schlussworte noch hinten dran hängen. Dann 5 Minuten mehr. Aber wenn keiner von euch jetzt deswegen schreit, dann ist es mir die 5 Minuten auch noch wert, wenn ihr die Schlussworte haben möchtet. Keine Gegenrede, dann noch eine Frage und dann Schlussworte. Also ja, nein? Ja, mach. Alles klar, Gudi. Es ist übrigens auch ganz schön, weil wir hatten bis vor irgendwie eine Minute hatten wir noch 3 Fragen, die mir +4 zusammenstanden. Jetzt hat sich tatsächlich noch eine auf +5 geschoben, wenn ich das jetzt halt richtig gezählt habe, diesem Farben- und Einser-Wust. Und das ist die Frage in der Zeile 96, mit der wir jetzt noch einen richtig schönen Kracher zum Schluss haben. Was werdet ihr gegen Sexismus in der Piratenpartei machen? Ich gebe dann in dieser Fragerunde noch einmal das erste Wort an den Harald, ziehe die Frage nach oben und freue mich auf die Antworten. Ja, ein sehr wichtiges Thema. MeToo verfolgen wir ja alle mehr oder weniger intensiv. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass das endlich mal in dieser Dimension nach oben gekommen ist. Und ich denke, wir müssen auch als Landesvorstand das Thema ernsthaft diskutieren, insbesondere natürlich auch in der Situation, dass wir nicht allzu viele weibliche aktive Piraten haben. Und von daher, also ich finde das wichtig, bin auch selber jemand, da könnt ihr mich auch demnächst nochmal zu fragen, der da ein gebranntes Kind ist und seine Lektionen gelernt hat in der Studienzeit. Also gebranntes Kind, dass man mir sowas unterstellt hat. Und wenn man das betrachtet, eben habe ich mich da auch intensiv mit auseinandergesetzt. Und deswegen ist mir das sehr bewusst und finde das Thema wichtig. Alles klar. Denn der nächste in der Liste ist diese Rotation, der Daniel. Hat einen kleinen Moment gedauert. Ich habe gar nicht damit gerechnet und nicht aufgepasst, dass ich ja schon dran bin. Ja, was können wir oder was kann ich auch als Vorstands- oder mögliches Vorstandsmitglied gegen Sexismus tun, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir an ganz vielen Stellen in dieser Partei Sexismus erleben. Ich habe selber das von diversen auch Funktionsträgern aktiv schon mitbekommen. Wie in der Vergangenheit werde ich auch in der Zukunft immer wieder diese Menschen stellen. Ich werde in Zukunft allerdings keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste dabei nehmen, wenn ich von Sexismus nicht nur höre, sondern wenn ich das aktiv mitbekomme, dass es in irgendeiner Form eine Rolle spielt, werde ich dafür sorgen, dass dieser Mensch aus dieser Partei rausgeschmissen, vertrieben oder sonst was wird. Mir fehlen da tatsächlich die Worte. Ich habe eigentlich gerade kurz überlegt, einfach zu sagen, ich würde ihm erstmal einen schallern. Und das ist eigentlich das, was mein Herz da an erster Stelle tatsächlich sagt. Aber zu Sexismus beziehungsweise zu diesem ganzen Themengebiet gehört halt noch ganz viel mehr. Ich glaube, dass ich bin diese ganze Gender-Diskussion tatsächlich leid. Und zwar insoweit leid, dass ich es nicht mehr ertragen kann, wenn ständig darüber sich irgendjemand aufregt, weil eben jemand gendert. Auch das ist irgendwo so völlig stupide. Mein Gott, wenn jemand halt der Überzeugung ist, dass es eben irgendwie sinnvoll ist, nicht zu gendern und dass es irgendwie angeblich besser lesbar ist, obwohl es Millionen Studien gibt, die auch durchaus das Gegenteil letzten Endes auch beweisen. Ich weiß nicht, warum man sich tatsächlich so darüber aufregen muss. Das ist so eine Scheindiskussion, so eine unsinnige Diskussion, die mir persönlich völlig zum Hals tatsächlich heraushängt. Und ich selber bin da, glaube ich, ich sag mal, oder gehe da, glaube ich, ein gutes Mittelding irgendwo. Ich versuche, geschlechterneutral irgendwo zu reden, auch das hat, oder auch zu schreiben, auch das hat, glaube ich, eben ganz entscheidend, was mit Sexismus oder eben eine Arbeit gegen Sexismus letzten Endes zu tun. Und ansonsten, ich kann nur jedem anbieten, wenn er irgendwie in der Partei mit Sexismus oder irgendwelchen Übergriffen gar in Kontakt tritt, ich werde ein Ansprechpartner sein, ich werde ein offenes Ohr haben. Ich werde mir aber auch ganz sicher denjenigen anhören oder gegenüber dem irgendwelche Vorwürfe gemacht werden. Und dann werden wir das klären, versprochen. So, denn ist der Dritte in dieser Runde der Michel. Ja, ich schließe mich bei ganz vielen Sachen dem Daniel an, füge nochmal das mit dem ins Gesicht mit Anlauf hinten an. Der Daniel hat Schallern gesagt. Ich glaube, dass ein Vorstand Ansprechpartner sein muss, und zwar gegenüber jeder Form gruppenbezogener Feindseligkeit und Diskriminierung, egal welche Gruppen. Mir ist es tatsächlich egal, ob Frauen diskriminiert werden oder Atheisten oder keine Ahnung, Transpersonen. Wichtig ist, ein Vorstand muss Ansprechpartner sein und muss sich dann kümmern. Und da nehme ich den Gesamtvorstand in Verantwortung, aber den Vorsitzenden durchaus in die Verantwortung, dass er am Ende mal mit der Faust auf den Tisch hauen muss und sagen muss, so, wie sieht's aus? Es gibt eine gewisse Zeit, da kann man diskutieren, es gibt eine gewisse Zeit, da kann man abwarten und hinhalten, und es gibt einen Moment, da muss man entscheiden und da muss man vorgehen. Und für mich heißt das in dieser Partei, dass wir viel zu lange, und zwar alle Vorstände, viel zu lange in vielen Fällen gezögert haben, ob wir da Holocaust-Leugnungen haben, ob wir da die Faszination des Autoritären irgendwo haben, ob wir Leute haben, die beleidigt haben, geschrien haben, natürlich häufig öffentlich auf Twitter. Wir lassen die alle zu lange laufen. Wir sagen immer, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwie gegen vorzugehen. Ich persönlich halte es für Bullshit. Und selbst wenn man es nur versucht, ist allein das schon ein Zeichen zu sagen, man steht hinter den Personen, die sich sonst nicht wehren können. Ich glaube, das Wichtigste bei einem Vorstand ist, dass der Vorstand auch so ein bisschen Mutter der Nation ist und sich eben kümmert. Und sich kümmern heißt nicht nur zuhören, natürlich beide Seiten hören, aber heißt nicht nur zuhören, sondern heißt auch sich dann am Ende einsetzen. Und sich einsetzen heißt in dem Moment für mich immer für den Schwächeren Stellung beziehen. Damit decke ich gleichzeitig ab, dass es natürlich auch falsche Anschuldigungen geben kann. Da gibt es auch einen Schwächeren, nämlich den, auf den sich die Gruppe stürzt. Auch hinter denen muss ich mich stellen, wenn sowas passiert. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass wir zeigen müssen, wofür wir stehen. Wir haben es in all unseren Präambeln und Positionierungen und was weiß ich drin, dass wir gegen diese Formen von gruppenbezogener Diskriminierung sind. Das muss dann auch gelebt werden. Alright, dann der nächste ist der Masch. Ja, ich schließe mich den letzten beiden Sätzen von Michel vollumfänglich an. Masch, darf ich einen Satz eben noch anfügen? Dann sind es vielleicht der dritte und der zweitletzte Satz. Wer weiß, was du machst. Mach das bitte. Okay, mir wurde gerade so gesagt, es gibt einige Frauen, die möchten nicht mehr von jedem Mann gedrückt werden, so knuffig sie auch sind. Auch das soll bitte beachtet werden. Das füge ich nur an. Ich bin Proxy. Vielen Dank. Okay, dann war das jetzt nicht deine Aussage, sondern eine Proxy-Aussage. Dann bleibe ich bei meiner Aussage, dass ich mich den letzten beiden Sätzen von dir vollumfänglich anschließe. Allerdings eingestehen muss, dass ich mit der Beantwortung dieser Frage durchaus ein Stück weit Probleme habe, weil ich glaube, dass ich nicht die besten Antennen hinsichtlich Sexismus habe. Das ist eine Sache. Ich glaube, da bräuchte ich Hilfe, um darauf hingewiesen zu werden, wenn die Fälle eintreten. Ich lasse es dabei. Alles klar. Und der letzte zu dieser Frage ist dann der Roni. Ja. Also in der Vergangenheit hatten wir im Landesvorstand, man glaubt es ja kaum, aber der Großteil der Zeit geht mit dem, was Michel ansprach, mit dem Kümmern. Wird da drin investiert, sagen wir es mal so. Und das hat häufig tatsächlich mit Vermitteln zu tun, das hat häufig mit Gesprächen zu tun. Wir haben auch schon Ordnungsmaßnahmen deswegen ausgesprochen, wir haben auch schon sehr ernsthafte Gespräche deswegen ausgesprochen, wir sind schon zu Leuten hingefahren und so weiter und so fort. Also es sind, ich glaube, seit 2014 Hunderte fast schon von Fällen gewesen. Tatsächlich ballte sich das irgendwie bei manchen Leuten mehr, bei manchen weniger. Wo sich das dann ballte, war dann auch irgendwann ein Fass voll. Das hat nicht nur was mit Sexismus zu tun, sondern Diskriminierung im Allgemeinen von Religion tatsächlich. Das haben wir relativ häufig in unserer Partei, man mag es kaum glauben. Geschlechter ist dann irgendwie häufig latent. Und das ist, es ist sehr schade, wenn dann auch manchmal so versucht wird, eine Grenze auszutesten. Und es ist um versuchen, worüber springen jetzt einzelne Leute, worüber springen Mitglieder. Es ist Blödsinn, das bindet unsere Kräfte, das bringt uns politisch in keinster Weise irgendwie auch nur weiter, weil jemand einfach mal wieder das Stöckchen spielen möchte, über das Leute springen sollen. Und das ist sehr schade. Das bindet vor allen Dingen auch, ja, man muss es sagen, Kräfte im Vorstand, weil auch diese Herde müssen gelöscht werden. Ich selber habe, also Daniel hat es ja vorhin gesagt, ich glaube, wir haben das auch mal zusammen erlebt, dass ich persönlich auch schon dafür angegangen wurde, weil ich, ich wurde als Feminist beschimpft. Zum Glück ist diese Person jetzt keine verantwortungsvolle Position mehr, das finde ich auch sehr gut, weil ich mich eben dafür einsetze, dass es eine Gleichberechtigung gibt, beziehungsweise nicht nur eine Gleichberechtigung, sondern auch eine Gleichbehandlung. Und das fand ich sehr schade. Zum Glück hat sich da die Partei auf jeden Fall weiterentwickelt. Alles gut. Dann glaube ich, sind wir jetzt durch mit den Antworten zu dieser Frage. Es war jetzt auch die letzte Frage. außer, genau, wir machen einen Deckel drauf, wir haben jetzt hier gute 2 Stunden miteinander verbracht und natürlich kommen jetzt auch noch die Abschlussstatements, die Harald angesprochen hat, dementsprechend glaube ich, dass dann auch unser Soll hier soweit durch ist. Also ich gebe euch jetzt halt allen nochmal die Abschlussstatements, die würde ich jetzt halt wieder nach derselben Reihenfolge die Vorstellungsstatements machen und wenn ihr danach noch weiter diskutieren wollt, dann dürft ihr das natürlich sehr gerne tun. Ich werde mich dann allerdings als Moderator zurückziehen. Ich habe nämlich, also ich bin erst direkt heimgekommen, als ich jetzt Mumble bin und brauche irgendwann mal auch mal meinen Feierabend. Gut. Ronny, Geoffrey, wenn du möchtest, dann mach dich auch ins Kino und dann mache ich hier den Rest, wie du möchtest. Ein paar Meter hier mache ich jetzt noch und der Film wäre ja theoretisch vor 40 Minuten losgegangen, also das schaffe ich eh nicht mehr. Ich werde einfach zur Festival-Abschlussparty fahren und dafür habe ich noch eine Stunde Zeit, alles gut. Dementsprechend, der Masch darf anfangen mit seinem Abschlussstatement, bitteschön. Jo, danke der Kandidatenkommission, aka Piratenschlumpf, danke dir Geoffrey. Den ganzen Zuhörern möchte ich danken und das Spannendste an dieser Runde war tatsächlich für mich auch die anderen Kandidaten zu hören. Aus Gründen. Vielen Dank. Alright, der nächste in der Liste ist der Droni noch einmal. Der Droni. Wir werden uns auf dem Landesparteitag sehen. Wir kandidieren hier. Ich fand das auch tatsächlich ein sehr schönen Austausch, dass wir hier nochmal die Meinung hören konnten. Auch wenn ich nicht alles davon teile, manches auch gerne korrigieren würde, aber ich denke mal, da wird der Landesparteitag noch Gelegenheit dazu bieten. Ansonsten können natürlich auch noch gerne Fragen gestellt werden, würde ich sagen. Sehr schön. Dann bitte schön noch einmal der Harald. Ja, ich schließe mich dem Dank, den Masch eben schon ausgesprochen hat, an. Und mein Credo ist, dass ich einen Vorstand als Landesvorsitzender führen möchte, der gerne und gut zusammenarbeitet, damit wir wirklich viel mehr erreichen als die Summe der Arbeit der Einzelnen, was bisher mein Eindruck gewesen ist. Und dazu kommt, dass wir in dieser Zusammenarbeit eben das Regionalprinzip versuchen zu erreichen durch die Kandidaten, die da sind. Es sind tatsächlich alle 7 Regionen, die ich definiert habe, Kandidaten in diesem Panel der bisherigen eben Liste drin. Und also von daher habt ihr die Möglichkeit, auch tatsächlich für alle 7 Regionen Mitglieder in den LAFO zu wählen. Dann biete ich euch an meine Erfahrung, sowohl in den letzten 5, 6 Jahren mit den Piraten, das wisst ihr teilweise selber, was ich getan habe, und meine Lebenserfahrung, die habe ich auf meiner Kandidatenseite beschrieben. Ich biete euch an meine Leidenschaft für die Piraten und für unsere Themen. Ich bin wirklich mit voller Überzeugung Pirat. Ich biete euch an meine Power, meine Energie und meine Einsatzbereitschaft. Ich biete euch an meine Zeit, gerade als erster Vorsitzender. Und ich habe viel Zeit, die ich einbringen kann. Wahrscheinlich auch viel mehr Zeit als viele andere. Und von daher also wählt mich und wählt die Kandidaten, die die Regionen vertreten können. Danke. Sehr schön. Der Daniel, bitteschön. Ja, vielen Dank. Zeit habe ich nicht. Die hat bestimmt Harald am meisten. Anscheinend hört sich das oder es hört sich zumindest irgendwie so an. Ich hoffe, dass das nicht letztendlich irgendwie ein Kriterium ist, um einen Vorstand zu wählen. Ich habe Zeit. Naja, gut. Wie auch immer. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was dazu gesagt, was ich mir letztendlich vorstelle, um das irgendwie umzusetzen. Das kann ich nicht alleine machen. Das kann ich nur mit motivierten Piraten tun. Das fängt mit einem gut zusammengesetzten Landesvorstand an. Ich kann mir nicht mit jedem der Kandidaten vorstellen, in einem Landesvorstand zusammenzuarbeiten. Das kann ich auch hier schon mal soweit so sagen, weil ich glaube, dass das einfach nicht effektiv und nicht gut für den Landesverband dann wäre. So viel zu mir. Ich werde jetzt allerdings aus dem Mumble gleich verschwinden. Wenn ihr mir persönlich noch irgendwelche Fragen stellen wollt, dann werdet ihr einen Weg finden, wie ihr das machen könnt. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, die Fragen gestellt haben, die sich irgendwie beteiligt haben. Und natürlich ganz, ganz herzlich bei Geoffrey für die Moderation und bei der gesamten Kandidatenkommission, also dem Piratenschlumpf. Die Hermi hat sich ja dann irgendwann verdrückt. Nein, vielen Dank, gute Arbeit, danke. Alles klar, dann gleich noch der Himmel, wer fehlt uns noch? Bin ich gerade voll raus. Der Michele fehlt noch. Ach ja, entschuldige bitte, ich habe gerade irgendwie die Stimme von Daniel und Romy verwechselt und war komplett durch gerade. Was? Gut, das ist gut, ich verwechsel die beiden ja, auch ständig. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie mir das passieren konnte. Ja. Alright, also, Michelle nochmal bitte. Wie oft ich den Roni schon umarmt und abgeknutscht habe und habe hinterher gemerkt, ist gar nicht der Daniel. So, ja, Abschlussstatement. Ich glaube, dass wir inzwischen pragmatischer geworden sind und hoffe, dass wir pragmatischer geworden sind. Ich habe auf meinem Blog dazu was geschrieben, warum ich kandidiere. Ich habe einiges gesagt und einiges geschrieben, was ich denke, was wir anfassen müssen, was einfach aus Bequemlichkeit die letzten 5 Landesvorstände nicht gemacht haben. Aus Bequemlichkeit deswegen, weil man eben gehofft hat, man hat ja da diese Fraktion, die bezahlt das schon alles und alles wird gut. Ich möchte tatsächlich pragmatisch einen Neuanfang wagen, indem man gewisse Dinge tut. Erstens, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ein Kassensturz, mal zu gucken, wie viel Geld ist eigentlich da, wie sieht die aktuelle Planung aus. Da hat gerade Braune im Pad gefragt, nachgefragt. Ich weiß es auch nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Finanzen aussehen, aber davon hängt eine Menge ab, was denn wirklich realisierbar ist. Einen Kassensturz zu machen der berühmten Human Resources, nämlich zu gucken, welche Leute sind eigentlich noch in welchen Themengebieten da und welche Leute sind eigentlich noch da auf kommunaler Ebene, die tatsächlich noch für Piraten Politik machen, denn wir wissen ja auch, dass die letzten 3 Jahre, 4 Jahre PolGF einige kommunale Mandatsträger verloren hat. Ja, die sind noch als Piraten im Rat. Damit kann man auch noch schön angeben, wenn man gefragt wird, wie viele Leute haben wir denn? Ich finde das auch gut, dass das so ist, denn sie sind ja als Piraten reingewählt worden. Aber da setzt gerade eine Flucht ein. Da setzt eine Flucht ein in Köln, da sind sie schon raus. In Bielefeld gibt es Planungen abzuhauen und nicht mehr als Piraten anzutreten. Und das wird sicherlich in einigen Gemeinden nicht anders, anderen Gemeinden auch nicht anders sein. Und ich habe Angst davor, nämlich bei der nächsten Kommunalwahl, auf die ja hier auch einige Kandidaten ganz stark setzen, bei der nächsten Kommunalwahl dazu stehen und plötzlich sind uns die Kandidaten alleine schon abgehauen, mal vom Wahlergebnis ganz abgesehen, haben wir schon gar nicht mehr die Kandidaten und diejenigen, die wirklich gute Ratsarbeit jetzt machen, versuchen dann irgendwie unter eigener Flagge zu agieren, weil Piraten eben nicht mehr sexy ist und weil Piraten nicht mehr zieht und weil man tatsächlich unter diesem Namen nicht mehr auftreten will. Und deswegen müssen wir da den zweiten Kassensturz machen und gucken, wen haben wir überhaupt, die an die Leute rangehen und die Leute fragen, wo können wir euch unterstützen? Was braucht ihr von uns als Landesverband, damit wir bei der nächsten Kommunalwahl diese Leute auch wirklich noch als Piraten haben? Der dritte Punkt ist, das Politische an dem Ganzen, nämlich, dass wir in den Bereichen, in denen Landespolitik interessant ist für uns, die Arbeitskreise irgendwie reaktivieren müssen, da Output rausholen müssen und diesen Output dann wieder als Input an die Öffentlichkeit geben müssen. Und da sehe ich eine der großen Aufgaben mit dem Wiedereinfangen der ganzen Pressekontakte, mit dem Ansprechen derjenigen, die im Landtag waren. Wer sind eigentlich eure Verbandskontakte und können wir das bitte mal sammeln? Ich weiß auch, das wird nicht mehr viel Ergebnis bringen, leider. Das ist verpasst worden nach dem Auszug aus dem Landtag, hat sich keiner drum gekümmert. Aber zumindest den Versuch zu wagen, was sind die Kontakte, wer sind die Verbände, wen kann man ansprechen und wo kann man unsere Message eigentlich hinsenden, wenn wir eine haben. Und von da dann in die Öffentlichkeit zu gehen und wenn die klassische Öffentlichkeit, Verbände, Presse, Webseite, ÖA, Social Media nicht funktioniert, eben tatsächlich direkt angesiedelt auch bei 1 und 2V jemanden beziehungsweise die beiden mit Leuten, die sie sich dazu holen, die tatsächlich planen, Aktionen zu machen, da zu sein, vor Ort zu sein, bei den Terminen, die wichtig sind und bei den Terminen, wo man sich zeigen kann. Ich gebe mal ein Beispiel, wo das meiner Meinung nach relativ gut geklappt hat, in der Präsenz, aber eben nicht so. Da hat der Harald vorhin was zugesagt, wo dann viele Piraten waren, aber wo dann leider sich niemand als Pirat geoutet hat, war diese Vorstellung, in der Volkshochschule mit Marina Weißband zum Thema digitale Demokratie. Da saßen gefühlte 70% Piraten. Das heißt, das Thema interessiert uns nach wie vor, aber die Leute dann einzufangen und einen Output zu holen und zu sagen, okay, in welche Richtung wollen wir uns denn entwickeln und wie sieht's denn aus und wollen wir jetzt mal das Ganze auch wirklich umsetzen, ist dann nicht passiert. Und letzter Punkt, ja, ich stehe dafür, wir haben verdorch noch eins den Menschen gesagt, wir machen das mit dieser digitalen Demokratie. Wir hatten 6 Jahre Zeit, also mehr als die Landtagszeit, im Grunde genommen seit Bing 2010, seitdem wir Liquid Feedback eingeführt haben, aber eben auch die ganze Zeit danach. Wir hatten 6 Jahre Zeit, etwas zu entwickeln. Wir haben uns irgendeinen Schwachsinn in die Satzung geschrieben, der ein theoretisches System beschreibt. Und wir haben mit Paki zweimal jemanden gewählt mit dem Versprechen, ich setze das auf jeden Fall um. Wir haben mit Dennis jemanden gewählt, der gesagt hat, ich kümmere mich darum. Es ist nichts passiert. Das Thema würde ich zur Chefsache machen, damit wir zumindest an dem einen Punkt unsere Wahlversprechen wirklich einhalten. Wo wir völlig versagt haben, denn wir machen nichts anders. Im Gegenteil, wir sind durch unsere Art der Parteitage undemokratischer als alle anderen Parteien das sind, weil wir uns nach wie vor weigern, über Delegierte zu reden, weil wir uns nach wie vor weigern, darüber zu reden, wie kann man wirklich alle Mitglieder des Landesverbandes einbinden und sei es mit einer Briefwahl. Da war in den letzten Tagen irgendwas mit Urwahl und die Piraten haben was bewegt. Einen Scheißdreck haben wir bewegt. Damit haben wir überhaupt gar nichts zu tun. Das hatten die anderen Parteien nämlich schon lange vor uns. Und dieses Instrument benutzen sie und wir haben noch nicht mal das. Wir hinken da so weit hinterher. Wenn wir da jetzt nicht endlich Gas geben, dann sind wir völlig am Ende und dann sind wir raus. Und dann haben wir auch keine Existenzberechtigung mehr. Und von daher, das Thema müssen wir in der Öffentlichkeitsarbeit jetzt weit nach vorne stellen. Einführen und dann in der Öffentlichkeitsarbeit weit nach vorne stellen. Soweit. Alright, gut. Dann sind jetzt die 5 Abschlussstatements auch durch und ich bedanke mich dann auch nochmal sehr bei euch allen. Ich bedanke mich bei den Kandidaten fürs Durchhalten und für die guten Antworten und ich möchte mich auch, dass ich noch einmal ganz besonders bei der Kandidatenkommission und insbesondere auch beim Schlumpf bedanken. Ich habe so ein System oder so ein Format in dieser Form jetzt das erste Mal moderiert und ich muss sagen, das funktioniert echt gut. Also das ist sehr schön gemacht, das ist sehr gut durchdacht. Das ist eines der besten Kandidaten-Mumble oder überhaupt Mumble-Systeme, was ich je gesehen habe oder je moderieren durfte, sage ich jetzt mal. Also gerne wieder nächstes Mal. Und dann wünsche ich euch noch mal einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören, für die Fragen und fürs Beantworten. Und tschüss. Das Krähennest. Transparenz für